Die nun folgende Episode wird Ihnen präsentiert von Tetra Vitol. Erst Bärenhunger, dann Bärenkräfte. Suppenkasperl und Nörgelsusen sind nicht nur die letzten beim Essen, auch beim Waschen und Anziehen, beim Rennen und Spielen in der Schule und später. Kinder müssen einen kräftigen Appetit haben. Wer genug Vitamine bekommt, der isst und wächst und isst und wächst und wächst und isst. Sie werden Augen machen. Ein Kind braucht Liebe, es braucht auch Tetra Vitol. Ja, dann muss ich es da wieder rausschneiden und das auch wieder. Wir haben einfach keine Chance, gell? Nein, Entschuldigung, reden wir später drüber. Wir haben über Formel 1 geredet. Ich habe vorgestern ein Video gesehen. Ja, also, was schneiden wir das jetzt aus? Oder fangen wir einfach noch von an? Weil wir sind ja noch nicht. Wenn du den ersten Schnitt machst, kannst du es gerne machen. Wenn du es nicht rausschneidest, dann schauen wir es dann im zweiten Schnitt an. Was? Ich tue da immer hinten noch nachschneiden. Ich mache das immer, ja. Schneidest du nach? Ich schneide nach, ja. Meine ist das, jetzt fühle ich mich voll verarscht von dir. Ja, kontrollierst du das nicht doch? Hörst du das nicht doch? Ich höre es oft an und das folgt mir aber nie auf. Weil es doch gut geschnitten ist. Das ist doch von mir schon. Passt, so und mir ist einfach alles wurscht, weißt du? Ja, aber deswegen passt das so gut zu uns. Ich möchte aber als allererstes mich total freuen, dass die Biene wieder da ist. Weil die war beim letzten Mal nicht da. Stimmt. Und? Ja. Es war eine gute Folge, ich habe total gutes Ich habe es nicht angehört. Nein, es war sicher total super. Ich hab eine geistige Frage notiert und zwar, aber das vielleicht später. Ich habe es einfach nicht angehört, es tut mir so leid. Das ist so eine Ratte. Ich wollte es anhören, aber ich habe keine Zeit gehabt. Ich noch mal alle fliegen müssen. Jetzt beginnt der Podcast und wir alle haben das Maul voll mit Süßigkeiten und so Tee und Kaffee. Sein. Mhm. Ja, immer. Na, wie geht's uns so? Ja, eh gut. Eigentlich. Wenn das Wort eigentlich nicht wäre. Ja, das ist leider immer ein bisschen problematisch. Wenn du den Gras leben würdest, würdest du sagen, super. Ja, ich bin mir nie so wirklich sicher, wie ich uns begeln soll, das sage ich ganz ehrlich. So ist mir ein bisschen zu laut. So ist dir zu laut, gell? Du mir hörst auch ein bisschen zu laut. Vielleicht ein bisschen rechts wegnehmen und links das hinzufügen. Das ist nur, wenn du die Kopfhörerverkleidung aufhast und dein Mikrofon sollte eigentlich am Hinterkopf sein. Schau mal, hast du links und rechts? Steht das, was steht da auf deinem Kopfhörer drauf? Ich weiß nicht, die Kalle ist so schlecht. Die Biene kennt ihr noch das schon. Das ist wie die Sabine Betzel bei Medikopter. Wer ist die Sabine Betzel? Ist das nicht die Frau das von Toni Vegas? Das ist rechts Vegas? Da. Die war mal mit Toni Vegas zusammen deswegen. Ah, ja, und nachdem sie es verkehrt aufgebiegt. Nachdem die Sabine Betzel an Toni Vegas geheiratet hat, habe ich mir als Kind eingebildet, dass ich eigentlich mit Toni Vegas verheiratet bin, weil ich heiße auch Sabine. Aha. Gleich. Echt? Da fällt mir was ein. Ich war nämlich auch die April. April aus Dallas oder aus Nordschweiler? Nein, die April O'Neil natürlich. Die April O'Neil, genau. April O'Neil? Kids. Okay, die mit den roten Haare. Ich habe immer nämlich geglaubt, ich wäre mal so wie Thomas Bernhard, so ein Nörgler. Als Kind schon? Ich bin in die richtige Stadt gezogen. Ich werde Thomas Bernhard, ich sehe mich schon in den Fußstapfen. Aber Thomas Bernhard hat als Kind geglaubt, er wird nicht sterben, weil er der einzige Mann war. Weil er praktisch der einzige war, der vom Krieg, also verschont geblieben ist. Deswegen hat er als Kind geglaubt, er ist unsterblich. Ich habe heute noch Nacht geträumt, dass ich mit jemandem einen Kaffee trinken wollen und die wollten nachher zum Udo Jürgens Konzert gehen. Morgen ist doch Udo Jürgens. Er spielt morgen in Flex. Udo Jürgens. Morgen ist der Hansi schon in Kärnten. Udo. Mann. Vielleicht hast du ein Plakat gesehen und unterbewusst hat sich was getan. Du bist ja Schlagerfan. Ja, aber nicht vom Udo. Ist das sauer. Was ist sauer? Ja, die Mandarinen, gell? Wir essen schon Mandarinen. Ja. Man merkt, es ist Herbst. Fangen wir mal richtig an, bitte. Ich würde jetzt, weil dadurch, dass wir jetzt dann. Denn stellt euch vor, es kommt jetzt das Intro. Gell? Und ich überleg gerade. Ich freue mich immer noch, dass du die Kopfhörer voll spontiert hast. Das passt schon. Ich meine, wenn ich. Genauso treffen können. Nein, natürlich. Gell? Ich habe schon eine Idee, was das ich glaube, mich hat es getroffen. Schauen wir mal, was passiert. Ob das funktioniert, ob wir das dann hören. Der Hansi ist voll beschäftigt mit seiner Technik. Ja, es ist total, es macht mich total nervös. Aber der Hansi hat ein Next Level. Ja, voll cool, gell? Der hat lauter neue Sachen. Ah, das geht nicht. Nein, die Jogginghosen kenne ich schon. Die ist aber neu. Glaube ich. Nein, dann kenne ich es nur nicht. Ich habe einfach noch 20 gleiche gehabt. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man das selber kauft. Ja, naja, erstens, die ist geschmeidig. Ja, ja. Die ist schwarz. Ein süßer Fancy, ein süßer Opernball-Jogginghose. Mit der kann man definitiv. Weil sie ein bisschen glänzt. Ja, mit der kann man zum Opernball gehen. Das ist wie Opernballturnschuhe Ende der 90er. Ja, ich muss mir nur einen weißen Streifen außen und drauf malen und dann habe ich ein Smoking, so oder? So Bash-Streifen auf der Seite, oder wie? Also nein, das ist Adidas. Was hat das Smoking nicht? Weiße Streifen? Oder ich kenne mich nicht einen aus. Einen Kummerbund musst du mal drum tragen. Einen Kummerbund, da bin ich voll mit Kummer. Ja, dann passt kein Kummerbund mehr. Ja, es kommt ja bald die Ballsaison, oder? Ja, ja, geht gleich los. Herbst ist. Stimmt, das ist schon. Ja, ich freue mich schon, wenn das Laub zwischen den Beinen raschelt. Ja, ich meine, wie sehr. Wieso, du wartest du herum in den Donau oder was? Naja, im Herbst, da rasiert man sich nicht mehr so viel. Das ist Zeit für den Winterbart. Sonst wird es ja kalt. Egal, das haben wir aber wenigstens haben wir den Explicit-Button bewusst gewählt. Gell? Einen herzhaften Humor. Ich habe ja ehrlich gesagt eine Scheißzeit gehabt. In der letzten Woche hat es begonnen. In der letzten Woche habe ich zweimal innerhalb von 3 Tagen von meinem Fahrrad, wie ich Kurven gefahren bin, hat es mir die Tasche ausgehoben und die Tasche ist mir hinten runtergefallen. Das ist Arsch. Und dann hängt es immer nur so halber in der Speiche. Und beim ersten Mal ist einer hinter mir am Rad, also hinter mir Radfahrer nachgefahren, der hat sehr, sehr umständlich ausweichen müssen. Und am Freitag war ich das letzte Mal beim Friday Night Skating, war das letzte Mal Night Skating, haben wir doch das tun wir an. Dann stürze ich. Hast mir so richtig vorn nieder und ich bin aber relativ gekonnt gestürzt. Ah, ich sehe es auf den Ellbogen. Ah, ja. Und der Titus ist, also da wird man dann immer so gefragt, alles okay, und man weiß es eigentlich noch gar nicht, ob alles okay ist. Ich habe mir das schon angewöhnt, dass ich erst einmal unten bleibe und dann traue ich mal um und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo Blut habe, noch alles dran ist. Und vorgestern war es, probiere ich mal eine neue Gasse aus, vom Nachhauseweg von der Arbeit. Und beim Spurwechseln komme ich in die Gleise von der Tram und mir haut es richtig volle Pulle und nieder. Und zum Glück habe ich, weil es kalt war, die Handschuhe angehabt, die richtige, ich habe so. Also keine Fahrradhandschuhe, sondern Bauarbeiterhandschuhe. Das sind die besseren Fahrradhandschuhe, wesentlich billiger und sind genauso gut. Und die waren vorne bei den Fingerkuppen. Was Bauarbeiterhandschuhe? Ja, so richtig so. Für die Kinetten. Ne? Aber warm. Warum sind die bessere Handschuhe? Ne, weil es billiger sind und genauso gut sind. Okay. Deswegen besser, genauso gut ist gleich besser. Ja, weil sie einen Kostenvorteil haben. Ja, ja. Wegen billiger, und die haben aber vorne warum, bei der Fingerkuppe. Aber wofür brauchst du dann Spezialhandschuhe? Ich meine, was brauchst du Fahrradhandschuhe überhaupt? Ja, wegen der Kälte. Ja, aber warum nimmst du denn? Ich nehme einfach meine normalen Handschuhe. Lederhandschuhe? Ja, ich habe keine Lederhandschuhe. Halt. Ja, so Handschuhe halt. Also ich hab etliche Handschuhe, so aber die sind mal eigentlich. Wollhandschuhe. Ja, ich weiß es nicht. Man kauft sich welche und die benutzt man dann. Die sehen bei dir anders aus wie bei mir. Du hast wahrscheinlich solche, damit dem iPhone so irgendwelche Sachen. Das wäre lustig, ja, wo man die Finger abgeschnitten hat. Ich habe solche Skihandschuhe. Ja. Die haben im Finger drinnen, also im Zeigefinger, haben sie oben so, ich weiß nicht, irgendeine spezielle Membranfolie, irgendwas. Mhm. Da kann man ein Touchpad bedienen. Cool. Hallo Katze. Ich habe ja eine tolle hab Geschichte. Ich habe nicht extra vom deswegen gekauft, das ist nur so passiert. Ich habe eine tolle Geschichte vom Radlfahren zu erzählen, wenn du mit schlechten kommst, Titus. Und zwar, ich habe jetzt einen neuen Arbeitsplatz. Und der ist am Berg oben, also am Kobenzl. 19. Ja, im 19. genau. Und da fahre ich jetzt mit dem Radl in die Schule, also in die Arbeit. Was sehr cool ist. Also ich fahre mit der S-Bahn nach Oberdöbling und dann fahre ich da mit dem Radl auf. In Oberdöbling hast du das Fahrrad abgestellt. Genau, in Oberdöbling habe ich mein Fahrrad gestellt. Ja, das ist schön, ja. Weil da habe ich nämlich keinen Kontakt mit Autos und das finde ich. Ich habe jetzt mein Auto auch in den 19. Bezirk stellen müssen, weil im 18. Bezirk das Parkpickel gekommen ist. Jetzt muss ich mal jenseits der Peter-Jordan-Straße parken. Bist du jetzt praktisch ein Parkpicker-Flüchtling? Hast du Wiener Kennzeichen? Oder? Nein, kein Wiener Kennzeichen. Ein fremdes Kennzeichen. Ui, da werden sie da die Reifen aufschneiden. Bist du den Schal endlich aber? Ha? Diese verhärmten Leute. Ich bin schon gefragt, wenn du das selber merkst. Entschuldigung, ist ein bisschen warm geworden. Also, ja, aber nein, also ich habe ja einen Bekannten, der hat ja ein Klagenfurter Kennzeichen gehabt. Und der hat in Währing geparkt und wie dann das Parkpickerl in alle umliegenden Bezirke eingeführt worden ist, also im 17. eigentlich nur, da hat sein Auto, haben sie ihn, glaube ich, Entweder haben sie irgendwas im Auto angetan, glaube ich. Da hört man die ärgsten Geschichten, ja, der Nachbar, der erzählt. Also die teilweise, da frage ich mich echt, wo bleibt die Zivilisation? Die Leute, die eine Garage haben, stellen sogar ihre eigenen Autos raus, damit ja wenig Platz ist und solche Geschichten. Und der Nächste schreibt, hat ein Firmenauto mit einem anderen Kennzeichen und schreibt drauf, ich wohne eh hier. Solche Sachen. Ja, wow. Nein, ich habe eigentlich nur keine solche Sachen gehabt, aber mein Auto schaut da ziemlich abgefuckt aus. Ich glaube, die Leute haben Angst, wenn wir jetzt mein Auto sehen. Die haben Angst, der haut zurück. Ja, der spritzt. Was? Ja, der Kit. Also zum Beispiel, ach so, ja, der Kit hat immer gespritzt. Ja, stimmt, genau. Stimmt, Kit war ja, da waren ja immer diese lustigen Szenen bei Night Rider. Genau, da ist immer irgend so ein Typ gekommen und... Bini, was ist mit dir und Radlfahren? Du musst jetzt auch irgendwas sagen. Wir sind jetzt an Themen zentriert. Ich wollte auf Malle eine Radtour machen, war aber noch ein bisschen krank, also habe ich es nicht machen können, aber ich habe was Schönes ausgesucht. Okay, swoosh, Themenwechsel. Biene, Malle? Ich habe gedacht, ich gebe mir den Ballermann, den ich nicht gesehen habe. Es gibt ja auch keine mehr um die Jahreszeit, oder? Ich glaube schon. Darf ich ganz kurz fragen, was ist Ballermann? Ist es eine Straße oder ist es ein Ort? Ist das nicht so wie das Bermuda-Dreieck? Nur ich habe es nicht herausgefunden. Auf dort? Kurz vorher von jemandem erfahren, dass es sowas wie eine Schinkenstraße gibt. Eine Schinkenstraße. Und hab 5 Tage lang auf Malle nur von der Schinkenstraße geredet, ohne dass ich sie gesehen habe. Ich habe immer gefragt, ob wir am Abend auf die Schinkenstraße gehen, aber wir sind nie gegangen. Wie war denn das Setting? Wie kam denn das, dass du da hinfährst? Das war doch recht gut. Ja, das Setting, ja, aber ich bin nicht dumm, mal die Rahmenhandlung ein bisschen erzählen. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein paar Tage frei habe, Schauen wir mal nach Schwächert. Legen wir uns dort auf einen Sonnenstuhl hin. Ich habe mir gedacht, schauen wir heute halt einmal irgendwo, wo Sonne ist und so. Außerdem habe ich das Meer lange nicht gesehen. Ja, wirklich. Das Meer. Und habe mir gedacht, wegen Meervermissung, wegen größerer Meervermissung, schaue irgendwo hin, wo es Ende September, Anfang Oktober noch warm ist. Bin dann auf Malle gekommen, weil es relativ günstige Flüge gibt. Und ich gehofft habe, dass dort nicht mehr so wahnsinnig viel los ist wie im Sommer. Und eine Freundin von mir war vor zwei Jahren dort und hat gesagt, es war super schön zum Herumfahren und was anschauen und so. Warst du da echt alleine? Nein. Zu zweit? Zu zweit. Eine Frau? Nein. Ein Mann? Vielleicht sollten wir einen Themenwechsel machen. Ballermann 6, der Hansi hat sich informiert und nachgeschaut. Was gibt's denn da? Das ist... Eine Adresse, und zwar heißt das nicht Ballermann, sondern Balneiro oder Balneario, weiß nicht, wie man das auf Spanisch ausspricht. Bandaleo. Bandaleo, genau. Numero 6, weiß ich nicht, was heißt auf Spanisch 6. Und da sauft der Deutsche anscheinend. Ja, und es gibt verschiedene Nummern, ich glaube. Ja, 1 bis 15. Okay. Und das ist auf einer Strecke von 4 Kilometer, ungefähr alle 270 Meter, insgesamt 15 fast baugleiche Strandlokale. Die Zählung erfolgt von Südosten nach Nordwesten, wobei die Nummerierung den Touristen auch zur Orientierung dient. Ja, und da trinkt man dann deutsches Bier und spanische Sangria, die früher in Plastikeimern mit extra langen Trinkhalmen serviert wurde. Dies wurde umgangssprachlich als Eimersaufen bekannt. Also Biene, erzähl, warum hast du das gemacht in Ballerka? Ich habe weder Eimer gesoffen noch sonst irgendwas. Das ist südlich von Palma, also außerhalb. Und ich habe direkt im Zentrum in der Altstadt gewohnt. Sehr nettes Apartment mit einer Dachterrasse, auf der wir immer gefrühstückt haben im Sonnenschein. Und es gab einen Sonnenbrand geholt haben. Im Meer, kommen ins Meer rein? Und Meer, es war super heiß. Obwohl, Blödsinn. Ich war ja auch am 30. Sept, war ich noch im Wasser in der Donau. Ja, wow. Also das Meer war wirklich warm, angenehm. Oder beziehungsweise eine angenehme Abkühlung halt, weil es draußen nicht so heiß war. Wanderungen und so auch? Wir haben... Nachdem wir nicht so viel Zeit gehabt haben, haben wir einen Ausflug gemacht in den Nordwesten der Insel. Aber ohne viel Wanderungen, weil wie wir dort waren, hat es dann ein bisschen zum Regnen angefangen. Und dann haben wir es eher gemütlich gemacht. Und ich wollte eigentlich ja nur einen Strandurlaub machen, weil ich komplett fertig war von der Arbeit und nicht fähig war. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nichts sehen wollte, was nicht so gut funktioniert hat, weil ich dann, als ich dort war, erst alles wieder sehen wollte. Hast du dann ein Fahrrad ausgeborgt? Nein, haben wir eben nicht, weil ich nicht fit war. Und dann haben wir uns nur den Strand gelegt und haben gemütlich herumgelegen. gegessen. Hansi wollte sich ein Radl kaufen. Das ist jetzt das alte wahrscheinlich, was du in Oberdübling stehen hast. Das ist aber ich habe noch kein Geld mehr, ein Radl kaufen. Braucht man dafür Geld? Ja, ich möchte schon ein gescheites Radl. Du hast recht, letztens haben wir überlegt, haben wir alle zwei Jahre kaufen wir gebraucht zum 300-400. Das will ich dann überholen. Das kostet dann mal ein paar Jahre nochmal 200. Wenn man gleich ein gescheites kaufen würde, dann würden wir es wahrscheinlich stören. Aber dann hätte ich eine Versicherung wenigstens. Aber ich habe ja immer noch Hoffnung auf irgendwie eine Urstrumpftante oder irgend sowas. Die mir einfach Geld gibt und sagt, Heinzi, du bist so ein braver Bub, dann nimm Geld, kauf dir ein Radl. Aber sie sagen immer noch, kauf dir Eis. Sie sagen immer nur, kauf dir Schuhe. Was ich heute fast getan hätte, ich bin heute nämlich in der Josef-Städter-Straße gewesen und wollte mir Schuhe kaufen und war in drei Geschäften und es gibt keine schwarzen Winterschuhe hoch mit gefüttert. Und die Verkäuferin hat gesagt, Männer wollen keine gefütterten Schuhe. So mit Lamm oder was? Ja, irgendwas Geschmeidiges. Es hat aber eine Zeit lang keine Frauen gefütterte Schuhe. Es kann ein Alpaka geben. Sein, mich stört das nicht, welches Tier leiden muss, damit meine Füße warm sind. Ich glaube, die Firma Waldviertel hätte, glaube ich, sowas. Ja, haben sie, die müssen wir aber erst bestellen. Das sind die Traktor Wilderer oder was auch immer. Und das ist halt dann wieder ein extremes Klischee. Oder der Hansi mit Wald, also Lehrer mit Waldvierteln, aber I don't care. Die haben den gut ausgeschaut, finde ich. Weil ich habe jetzt da schon wieder mal im Think Outlet in Graz zugeschlagen. Nein, die haben mir nicht gefallen. Die haben nicht immer gute Sachen, die haben oft ganz grausige Sachen auch. Aber in dem Outlet gibt es immer was für mich. Also ich nehme immer die Bergschuhe im Winter. Jetzt zum Beispiel habe ich es auch gerade getragen. Ja, weiß nicht. Nein, ich gönne mir ein bisschen was. Hin und wieder gönnt man sich was. Wobei, von dem Geld könnte man wahrscheinlich ein Radl kaufen, gell? Aber was brauchst du dringender? Was kostet ein Radl? Schätze mir so 800, 900 Euro. Ja, dann könnte man dir kein Radl davon kaufen. Vielleicht kannst du günstig in Dyson verkaufen. Nein. Dyson-Staubsauger. Nein, das ist eine Anschaffung für die nächsten 10 Jahre. Der bleibt mir mein Leben lang, wahrscheinlich. Ja, stimmt, ja. So wie die Staubsauger von Vorwerk, die hat man auch ewig. Und nicht? War das jetzt Sarkasmus? Keine Ahnung. Aber das saß immer. Letztens habe ich da ein Geschäft gesehen im 18. Bezirk und da hat es tatsächlich noch ein Nilfisk-Staubsauger, wo man, da kennt man doch aus der Werbung, wo immer die ganzen Flöhe dann durch die Röhre verschwinden im Nilfisk-Beutel. Kennst du nicht die Werbung? Ja. Wahrscheinlich haben sie die spezialisiert eher auf Industriestaubsauger. Ja. Ich wollte neulich Formel 1 schauen. Okay, wir können gerne über die Formel 1 reden. Ja, wo warst du? Jetzt bin ich so gespannt. Vergangene Woche war ich im Simmering in der Lebrastraße. und da war eine Führung im Mobile Utility Center von Siemens. Mm. 1200 Leute arbeiten da. Und ich habe an dich gedacht, weil du gehst ja gerne auf solche Sachen und du machst immer Selfies mit Maschinen, mit großen Maschinen. Darf man nicht fotografieren, da ist alles geheim. Da ist der Typ, der die Führung gemacht hat, vorne gegangen und hinten ist die BR-Tante gegangen und hat die Nachhut gemacht und geschaut, dass keiner ein Foto macht. Weil das ist halt alles, die machen halt Schienenfahrzeuge für Wien, Südamerika, irgendeine Stadt mit R, den haben sie extra ganz hoch gemacht, weil da die Klimaanlage weit oben sein muss, weil wenn die da runterblasst, dann sind die Leute, die direkt unten stehen, sehr, sehr getroffen. Und mein herzliches Bein. Ich bin ja sehr betroffen. Und dann war es aber so, dass da noch eine zweite Dame dabei war, die bei Siemens war, und die hat so gewirkt, als ob sie gerade da hinkommen wäre auf den Stützpunkt. Und die hat dann irgendwann einmal so zum Quatschen begonnen mit der PR-Dame, die immer so den Nachhut gebildet hat. Und irgendwann einmal im Laufe der Führung ist eigentlich das, was die quatscht, am interessanter waren, als das, was der Typ da vorne erzählt hat. Okay. Weil die haben dann erzählt, ja, und ich bin jetzt auf Parship und es ist ganz schlimm. dass die ganz viele Bekannte auf Parship und da hört man die ehrlichsten Sachen, die eigentlich, wo man glaubt, sie sind in einer glücklichen Beziehung, aber dann ist das offensichtlich nicht so der Fall. Und ja, ich habe dann immer schon ein zweites Ohr offen gehabt. Also auf Parship gehört, gell? Sehr interessant. Dabei ist Tinder doch viel effizient. Wie bist du da zu der Führung gekommen? Was war das für? Ich habe irgendwann einmal im Frühjahr im Internet gestöbert, wegen Führungen. Und da bin ich auf das gekommen und da habe ich Monate vorher schon im Sommer für uns drei reserviert und habe dann die anderen zwei wieder verfallen lassen. Ja, leider, gell. Und, aber jetzt weiß ich, was in Ulf ist. So nennt man die Tram. Ultraleichtfahrzeug. Nein, weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Nein, die Niederflur. Ulf, ist es nicht der Arbeitskollege, der schleimige Arbeitskollege von, Ulf? Von... Ulf hat der Professor Kassen auf der Uni. Von, der Typ mit der Glatze. Maria Herbst. Wer ist der? Der Schauspieler heißt... Ah, Stromberg. Stromberg, genau. Der schleimige Arbeitskollege. Wie ich den zum Schauen begonnen habe, habe ich dann irgendwann einmal so ganz unmerklich zu lachen begonnen, wie der so... Das ist total ekelhaft eigentlich. Ich hab Stromberg nie geschaut, ich habe das Original geschaut. Das, aha, Original. Mit dem Krassen. Mit dem Ricky Gervais. Ah, okay. No. Wir haben doch schon in diesem Podcast über das... Ich verweis nicht. Entschuldigung. Ich schmeiß mir da mit Sachen an. Wir haben doch da schon geredet über The Office. Genau. Aha. Das ist ziemlich cool. Nein, ich kenne das, ja? Ich kenne da eigentlich nur mehr, also praktisch, ich kenne das Original. Aber Stromberg habe ich, es ist eigentlich das Gleiche. Ultra leicht, Utility, irgendwas mit Flur vielleicht, keine Ahnung. Was heißt Ultra bei low dir? Floor? Was? Was heißt es bei dir, Ulf? Ulf ist Abkürzung. Du weißt, was es ist? Ja, ich weiß, was es ist. Es ist ein Tram. Ah, okay. Es ist die Tram, die man jetzt überall sieht, die neuen Tram-Generation. So, okay. Die Schienen kaputt machen. Aber es gibt eh ganz viele Sachen. Ich habe gedacht, so ein Tram, so wie auf den spanischen Dächern zum Beispiel, also auf der also Decke so ein Tram, zum Beispiel, so ein Tram halt da durchgeht. So ein Holztram. Ah, Tram. Ich habe gedacht, der Tram. Ich habe jetzt so gedacht, du meinst so ein Magnetschwebebahn oder sowas Spezielles, aber es gibt genug Sachen. Nächste Woche wird zum Beispiel gratis im Wien-Museum Doris Knecht liest Franz-Michael Felder. Das ist ein Vorarlberger Schriftsteller, irgendein Revoluzzer angeblich, der in Vorarlberg sehr, sehr viel Ansehen genießt. Mhm. Ist wahrscheinlich der Vorarlberger, der das Nachsehen gehabt hat vom Köhlemeier. Köhlemeier heißt der. Ja, und nächstes Monat wäre ja Benjamin von Stuttgart-Barre. Ja, stimmt, ja. Genau. Ich habe jetzt dessen Biografie gelesen, der Typ hat ja wirklich nichts auslassen. Bulimie, Essbrechsucht, Alkohol, Koks. Mhm. Und dann ist er nur mal schwarz gefahren auch. Im Fernsehen war er auch. Im Fernsehen war er auch. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich, naja, es ist, der hat nichts ausgelassen. Ja, aber er ist ja wahrscheinlich ganz ein sympathischer junger Mensch. Wisst ihr, was mir wirklich leid tut? Was? Ich habe vergessen, aufs Klo geht. Du verabschiedest dich jetzt. Na gut, da können wir jetzt über die Formel 1 reden, oder? Hänze, wie war das damals? 1976 am Nürburgring in der Eifel. Ja. Wie war das damals? Na, wir warten einfach. Wir machen einen Schnitt. Yoko Ono hat mich heute voll freundlich begrüßt. Eine stolze Katze. Ja. Meine Nachbarn haben jetzt Katzen bekommen. Ja. Und die sind aber allergisch. Also der Mann ist allergisch. Und trotzdem haben sie Katzen gekriegt? Naja, da gibt es die orientalische Kurzhaarkatze. Ah, okay, ja. Und die, es geht jetzt nicht so sehr um die Haare, sondern um den Speichel auf den Haaren. Ja. Und die orientalische Kurzhaarkatze hat jetzt angeblich nicht so viel Speichel. Ich weiß nicht, ob es die selber gibt. Da gibt es hier einfach nichts zum Trinken. Ja. Dann hat man einen Dörrmutzerl. Dann kriegt es aber durch, falls es ablädt. Dörrmutzerl, ja. Na, jedenfalls, die sind extrem teuer, 600 Euro oder so. Ah, ne. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn, ja. Aber das wäre ein super Geschäft, oder? So Zucht. Mal ist dann irgendwie ein Stammbaum und so. Ja, genau, irgendeiner. Ja. Nein, aber. Ja, wenn es Kurzhaarkatzen sind, dann sind es welche. Ja. Man darf natürlich nicht jede Katze zu mir lassen. Maria Theresia war ja Großmutter. Ja, ich meine, man kann die schon so nennen, ne? Aber es wäre cool. Du möchtest ja auch so einen Bauernhof machen, wo die Tiere live geschlachtet werden und es wird dann gestreamt. Ja, oder? Genau. Nein, es wird dann im Innenlokal, wo das Fleisch verkauft wird, wird das gestreamt. Ja, genau. Nein, das sollte man einfach als Chip dazugeben zur Fleischpackung, oder? Das so Video. Mit Code zum Schauen dann. Ja, genau, dass man einfach während dem Essen oder während dem Zubereiten dann anschauen kann, wie es gelebt hat, wie es auf der Weide herumgehüpft ist und dann, wie es geschlachtet worden ist. Genau, das Schwein. Genau, und du falls musst da dann, draußen jetzt jemand zuhört, und du musst dann dein Essen fotografieren und dann da hinschicken und wenn mit etwas Glück bekommst du, wirst du Sieger im Preisausschreiben, dann gewinnst du einen. Ja, was könnte man da? Na, falls anbieten? Das jetzt jemand hört, der da ein bisschen was investieren möchte. Ein Schlachter. Ein Schlachter, der ein bisschen was ein Schlachter, der in interessiert ist nach einer neuen Perspektive. Mördezeich. Ja, mein Gott, was braucht man da? Ein Bolzenschussapparat? Ein bisschen Schneid? Ja, wir reden gerade über Schlachten und Schlachtschussapparate. Und, geil. Ja. Habe ich nichts versammt. Nein. Ja, ich möchte gestern. Gestern möchtest du was? Gestern habe ich in meiner Timeline ein Video gefunden, und zwar die ersten 1 Minuten 30 von dem. Ist das da ein Känguru auf deiner Decke? Ja. Das ist ein Australia. Es ist eine Australien-Decke. Und da haben wir jetzt einen eingemümmelt und liege ich jetzt gegenüber. Ist doch total kuschelig. Nein, ist nicht kuschelig. Ich habe nur eine feuchte Hose von meiner Fahrradreise. Und wenn ich so. Zieht die aus und da habe ich. Nein, ich habe da so unangenehme Unterhose. Da sind Hasen drauf, die miteinander rammeln. Das ist die eine peinliche Unterhosen, die ich habe, aber die habe ich heute an. Ja. Man schaut ja nicht immer, ich bin aufgeräumt und es war dunkel. Wenigstens ist es sauber. Was hast du für peinliche Unterhose? Ich glaube, ich habe gar keine peinlichen und ich habe nur so Musterunterhosen. Was hast du denn eigentlich für Unterwäsche? Karo, ja, Boxer. Shorts? Boxer. Slips. Boxer. Slips mit Eingriff. Boxer. Feinripp. Boxer. mit Karo. Ich weiß aber, dass der Hansi lange Unterhosen hat. Ich habe lange super Unterhosen. Klasse, ne? Super klasse lange Unterhosen. Ja. Ich finde lange Unterhosen super gut. Weiß. Okay. Der Stoff meiner Träume. Ja. Feinripp. Wenn es nicht der Udo Jürgens ist. Ja. Na, Formel 1, oder willst du weiter über Unterwäsche reden? Und also in der ersten Runde hat, ich weiß gar nicht, wo sind sie gefahren? Irgendwo in Asien, Sepang. Wer denn? Heia. Ja. Wie geht's denn jetzt eigentlich dem Herrn Michael, nicht Michael, der nette Engländer, der sich so geärgert hat, weil er nicht gefahren ist. Der von ganz von hinten nachher fahren hat müssen. Der heißt nicht Michael, der ist Louis. Louis Hamilton. Hamilton, genau. Hast du das so? Ich habe jetzt einen. Blödsinn. Lewis Hamilton ist in der Pole Position gestartet und ist souverän vorne gefahren. Da, wo ich geschaut habe, da war er so grantig, weil er vorne. Das war da. Vor ein paar Jahren, glaube ich, hat er da geschaut. Nein, das war heuer. Oder also. Ja, der hat in Spa, das ist eine Strecke, wo man gut überholen kann, hat er sich einen neuen Motor geholt und ist strafversetzt worden, ganz hinten. Okay. Aber dann ist er relativ gut nach vorne gefahren, das war es nicht. Beim letzten Formel 1-Rennen war es eben so, dass. Das, was ich geschaut habe, da hat der Dings gesagt, da hat der eine Russe gesagt, also der Deutsche, der Unsympathler, also der wirklich unsympathische Deutsche. Ja. Vielleicht fährt der Ferrari. Vettel ist das, ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Michael Vettel, oder? No. Sebastian. Ja, genau. Sebastian. You came in like a madman. You're crazy. Und dann hat er mein Gott, gesagt, das war das zweite Rennen. Oder das This is a racing. Ja, der Russe, der arme Daniel Kvyat, der hat die scheißlichste Saison überhaupt. Warum? Weil der so geschafft worden ist. Ja, der ist in diesem Formel-1-Rennen Zweiter geworden und dann haben sie ihn in den Toro Rosso versetzt. Oh. Und der Verstappen ist dann ins gute Auto gekommen. Was ist Toro Rosso? Ist das so das B-Team von Red Bull. Das Farm-Team. Das ist so wie die Zwettler Stiftsbräu. Ne? Das ist nicht Zwettler Export, das ist die Stiftsbräu. Das ist billig, aber es ist nicht so gut. Jedenfalls in der ersten Runde Alonso ganz hinten gestartet am 22. Platz, der hat Leute überholt, unfassbar. Und dann ist er nur praktisch durch diesen Unfall, weil Sebastian Vettel hat natürlich. Hat er wieder mal jemand. Der hat wieder mal in der ersten Kurve hat er den Sebastian. Rosberg hinten erwischt und Rosberg hat sich gedreht und ist deswegen ganz weit nach hinten gekommen. Rosberg. Und aber Alonso, die erste Runde, Wahnsinn, was er da hingelegt hat mit seinem eigentlich beschissenen Auto. Dann ist er Spanier. Der Finne ist der Kimi Räikkönen. Der Rosberg ist, was hast du gedacht? Der ist Spanier? Nein, ist Finne, habe ich gedacht, oder? Nein, Keke Rosberg ist Finne, der Papa. Ah. Aber der Sohn fährt mit deutscher Lizenz, wohnt aber in Monaco. Wie alle in Monaco wohnen, oder? Wie alle, die in Monaco wohnen. Michael Schumacher wohnt nicht mehr in Monaco, der wohnt jetzt in der Schwarzwald Klinik wahrscheinlich. Grausam, der Sascha Hehn. Der Sascha Hehn ist jetzt Kapitän, oder? Ist jetzt Kapitän geworden vom Traumschiff. Weiß ich nicht. Ich habe das einmal gehört, aber ich höre das irgendwann einmal und dann ist schon Jahre später. Ich würde gerne Traumschiff schauen. Ich habe jetzt irgendwann einmal Bergdoktor geschaut, das war ganz schlecht. Traumschiff spinnt es doch immer, wenn Winter ist, also jetzt ungefähr. Damit die Leute dann irgendwie Sehnsucht bekommen, dann Sehnsucht nach Sehnsuchtsorten. Wahrscheinlich war ich deswegen in Malle. Ja, aber es ist viel Traumschiff. Sehnsuchtsorte. Ja, und hast gefunden, what you're looking for? Ich bin... Freedom. Price. Nein, weißt du, in der Steiermark singen wir nicht I'm looking for freedom, Freibier. Sondern I've been looking for Freibier. Ja. Ja. Und Malle, Freibier? Ist das ein Nein, ich habe kein Bier getrunken auf Malle, ich habe Sangria getrunken und Wein. Und Granini gibt es dort noch. Gibt's Granini, die Flaschen, natürlich, an die Flaschen kann man erinnern, die muss schon gehen. Ich glaube, beim Billa gibt es schon noch. Ne, aber gibt es dort noch die großen Glasflaschen? Ich möchte jetzt so große Glasflaschen haben, nämlich. Kann man nämlich als Vase auch ganz gut verwenden, wahrscheinlich. So schön, ja, genau. Ich könnte ja mal bei meinen Eltern schauen, die schmeißen nie was weg. Ja, bitte, schau mal noch. Schau bitte, ich habe jetzt nämlich drei kleine Granini-Flaschen mitgeschmuggelt. Geschmuggelt, in der Europäischen Union mit freien Waren. Drei leere Flaschen. Was wird der Zweck dieser Flaschen sein? Weiß ich noch nicht, aber sie sind einfach schön zum Anschauen einmal. Da wird sicher sie werden Vasen, ich soll sicher ansprühen. Ja. Von innen ansprühen. Ja, ja. Ich wollte euch irgendwas erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Reden wir weiter, Monaco. Also Entschuldigung, ja, also Eishockey. Noch einmal um ich habe jetzt... Eishockey Monaco ist das ideale Pflaster. Ich hab nämlich zwei Sachen gesprochen. Formel 1, red weiter von der Formel 1. Na, eigentlich war ich gerade bei Monaco, so. Da wo die meisten Piloten wohnen. Und das andere ist, Benjamin von Zschokabare hat ja auch für Helmut Dietl, für seinen letzten Film, das Drehbuch gemacht. Und Helmut Dietl ist nämlich dieser Bayer, der eben... Stonk? Ki Royal, aus der in den 80ern. Ki Royal kenne ich. Monaco Franze, ja. Monaco Franze hat er gemacht. Und ich habe mir jetzt die ersten drei Folgen von Monaco Franze angeschaut. Es ist schon okay. Aber das ist ja das Tolle. Spatzel, oder? Spatzel. Und er hat sich hinten und vorne alle betrogen. Ah, okay. Ja, und das ist ja das Italienische, ne? Also, wenn du München im Italienischen, falls aussprichst, heißt es Monaco. Mhm. Deswegen dürfte wahrscheinlich der so hassen in der Serie. Ah. Der Helmut Kirschner. Nein, nicht Helmut Kirschner, das wäre anderer. Das Franz Fischer. Hans Fischer. Der Fischer Heinz hat vor seiner Karriere als Präsident Monaco-Franz. Hat aber ganz anders ausgeschaut. Der hat aber schon Fischer geheißen. Ich glaube, kein Fischer ist auch gestorben. Ich glaube auch. Alle schon eigentlich gestorben. Ja, ganz viele Schauspieler. Ganz viele Schauspieler. Thomas Gottschalk. Und Maria Kubitschek dürfte auch schon tot sein. Die war ja damals schon so alt. Aber lauter so, zum Beispiel der Typ, der die Ernie Mangold lebt noch. Monaco Franze, der ewige Stenz. Helmut Dietl. Mhm. Helmut Dietl ist auch schon gestorben. In Gottes Namen. Aber der hat das ist eine gute Komödie. Und was der so gemacht hat, ist, glaube ich, gut. Ich muss mal gucken, was der so für Filme gemacht hat. Helmut Fischer in seiner Rolle. Helmut Fischer. Der hat ein Denkmal gekriegt. In Monaco? Nein, an der Münchner Freiheit, was auch immer das ist. Ja. Okay. Org. Ja. Ja. Das sind die mit 1000 Mal berührt, oder? 1000 Mal ist nichts passiert. Ah, das ist eine Trambahn- und Bushaltestelle. Genau. Okay. Also, wenn man... Das ist nur so ein Platz halt. Ja, ja. Wenn wir wie eine Band machen, dann machen wir Jonas rein. Apropos Formel 1. Ja, bleiben wir bei der Formel 1. Ich finde das eh viel zu interessant. Ich war am Wochenende Kart fahren. Wer führt denn jetzt? Kart fahren? In der Daytona-Halle. Geil. Wir waren poltern. Mhm. Naja, wir waren leider nur 8 Personen und eine 10. Und dann haben wir praktisch für den Bräutigam ins B nur mitgezahlt. Jetzt haben wir auf doch 70 Euro gekommen. Normalerweise zahlst bei 10 Personen plus 57 Euro für pro Person, 40, oder was? Für 50 Minuten. Pro Person, ja, es ist schon, ja, wenn man es einmal im Jahr macht, ist es schon okay. Und es ist, also ich habe gewonnen, yeah. Aber ich hab mich wahnsinnig ins Zeug gelegt und ich habe blaue Flecken am Rücken gehabt, ohne Ende und einen Muskelkater. Das geht voll auf die Bauchmuskeln, also es ist auch irgendwie, es ist echt Sport. Mhm. Ja, Also ich glaube, ich mache das nicht. Ich hätte viel zu viel Angst, dass es wieder umwartet. Vor Bauchmuskeln? Na, da muss ich zuerst die Haare abrasieren. Wieso muss man sich die Haare abrasieren? Nein, weil da ist mal was passiert, dass von ja, beim Feuerunfall die Haare reingekommen sind hinten. Ach so. Die langen Haare. Ich habe mir schon gedacht, beim Feuerunfall dann. Und dann ziehst du sie da hinten rein und dann. Gottes Namen. Ja, mit Schal darfst du nicht fahren. Ja, ich bin schon, Schal habe ich schon gemacht. Na, ist nicht gut. Na, weiß ich nicht. Was Super ich lieber Sport. Machen würde, wäre Wrestling gehen. Da schaut man doch nur zu. Ja, eh. Aber gibt sowas in Wien? Ja, ich sehe die ganze Plakate und denke mir, das ist doch eine Fetzenschädel-Aktion. Da gehen doch... Da müssen wir nicht mehr ins Kino gehen. Ich bin schon ganz interessiert. Da gehen doch nur kleine, dicke Kinder hin, oder? Ja, und Prolos vielleicht. Ich weiß es nicht. Obwohl am Meisterplatz dann auch... Ich habe einen Wrestler daheim stehen. Über den Texas Tornado daheim am Klo Texas stehen. Tornado. Ich denke mir nämlich... Aber seit der Brad Hitman hat nichts mehr tut. Ist er nicht gestorben oder nicht? Ich glaube, der ist gestorben. Oh weh. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, wenn du einen Sumo-Ringer... Das wäre ein schönes Poster. An der Tür ja. So ein Sumo-Ringer in voller Stellung. Mhm. Okay. Oder als was? Was? Wie als Poster oder wie meinst du? Ja, genau. Ah, ja. Der gerade auf die losrennt. Mit so einem Haar, so wilde Haare und, mhm. und so. Die haben schon sehr streng. Habt ihr gehört von dem Peter Seisenbach? Hat jetzt sexuelle Übergriffe. Der hat 1984 die Sommer-WM Österreich zweimal Judo gewonnen. Echt? Also zweimal Judoka, der zweimal Gold gewonnen hat bei Olympischen Spielen. In einer Olympiade, das ist aber eine gute Leistung. Ja, vielleicht hat er im Doppel oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht hat er nur Sumo-Rime gemacht und nebenbei. Und der hat jetzt praktisch eine Anklage wegen sexueller Belästigung, weil er dann als Trainer gearbeitet hat. Was hat Anklage? Ja, Gericht, ne? Okay, ungut. Und ich kann mich noch erinnern, 1984, WM in Los Angeles. Meine Mutter ist bei der Zimmertür reingekommen und sie hat aufgemacht und hat gesagt, wir haben Gold gewonnen. Und ich habe mir gedacht, wir haben einen Goldbahn gewonnen, wir die Family. Und wir haben jetzt keine Probleme, wir haben jetzt wahnsinnig viel. Das ist so toll, oder, was man als Kind annimmt. Ja, meiner Mama ist mal die Geldtaschen gestohlen worden. Es war kurz vor Weihnachten und wir waren in der Grazer Innenstadt. Und die Mama hat dann gesagt, jetzt habe ich kein Geld mehr. Und ich habe halt gedacht, wir haben jetzt generell einfach kein Geld mehr. Die ganze Familie. Und ich habe halt gedacht, okay, und die Wohnung ist jetzt sicher auch weg. Und das jetzt, dann müssen wir halt schauen. Und dann sind wir... Jetzt müssen wir das... Ich kann mir das richtig vorstellen, die kleine Sabine, die Fünfjährige. Ja, da müssen wir jetzt schauen. Was wir da jetzt machen. Da haben wir schon gut einen Plan überlegt. Aber diese Missverständnisse, die sollte man sich eigentlich aufschreiben. Das ist so herzerwärmend, wenn man sowas dann später wieder hört. Man vergisst es einfach. Hat gedacht, dass die in der Straßenbahn oben sitzt, der kleine Mann, der immer anzeigt. Jetzt habe ich auch sehr süß gefunden. Träume sind ja, aber als Erwachsener hat man immer nur seine Träume, wenn man es merkt. Aber die vergisst man halt auch relativ schnell. Bekannte, ich habe mal einen Traum erzählt, den habe ich ihr erzählt und den habe ich wieder vergessen gehabt mittlerweile. Ich habe von meiner Ex-Freundin geträumt, die mir ein Schaukelpferd schenkt. Ich habe mal geträumt, dass der Peter, mein Bruder, sich ein Krokodil kauft. Ein Krokodil. Und er hat sie gedacht... Also die haben ihm dort einen Zaun dazu angeboten, weil halt ein Krokodil praktisch, weil es einen Zaun braucht, weil sonst beißt es die. Und er hat sich gedacht, naja, wenn er ein kleines Krokodil nimmt, könnte er sich einen größeren Zaun leisten. Aber wenn er ein großes Krokodil hat, nur einen kleineren Zaun. Er nimmt aber trotzdem das Größere, weil er hätte gerne ein größeres Krokodil. Einfach weil das haben will, just because I can. Größeres Krokodil gekauft, kleinerer Zaun. Die ganze Nacht hat mich das Krokodil bissen. In der Früh bin ich aufgestanden, wir haben zusammen in einer WG gewohnt und ich war relativ grantig. Und habe nicht gewusst, warum, bis er dann irgendwas zu mir gesagt hat und ich gesagt habe, ja du und der scheiß Krokodil, weil es gegessen, die Sache. Okay, aber das hat er, es war ja nur ein Traum mit dem Krokodil, hat er das dann gecheckt? Ja, nein, ich habe ihm dann schon erklärt, um was es gegangen ist. Und der Raimund hat mal geträumt, dass aus meinem Ohr eine Spinne raushängt, so den Arm so raushängen lässt, wie so ein Proletten-Autofahrer. Und sie hat den Arm so raushängen lassen und dann hat er mich drauf angeredet, also im Traum, warum da eine Spinne raushängt. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, es ist die Kutschke, die wohnt halt da. Und er hat sich gedacht, aha, okay, Kutschke, passt. Ja, ich habe einfach gesagt, das ist die Kutschke und das war dann klar, dass das okay ist, die wohnt da. Das ist ein wahrer Traum, weil wir bestehen eh aus sehr, sehr vielen Sachen, die eigentlich nicht zu uns gehören oder die austauschbar sind. Mikroorganismen, die uns im Darm und in den Haaren, im Bad. Warum schaust du mich dabei an? Ja, ich habe gerade den Bart gesehen, aber gedacht, wird eh wieder mal Zeit. Den können wir ein bisschen teasen. Also für einen Rasierer du hast du immer nur gehört, oder? Du bist jetzt einfach schon zu lange einfach nur da gesessen, Alter, dass du irgendwie eins aufs Maul gekriegt hast. Jetzt wird es wieder mal Zeit, dass man dir einen von Latz klaut. Ein genietes Feuerbach. Feuerbach. Naja, wenn du die letzte Folge gehört hättest, Mia, was du ja nicht getan hast, weil du keinen Respekt vor unserer Arbeit hast, gell, dann würdest du dich schon viel besser auskennen mit Titus Feuerbach. Ach, okay. Und Ludwig Feuerfuchs. Genau. Das war überhaupt, also ich finde ja die letzte Folge, da waren wir total sophisticated unterwegs. Das ist ethik, das Niveau, oder was soll das genau, du hast dann überlaubt, das zwischen den Beinen raschelt. Du bist ja die ganzen Schimpfwörter verwendet. Oh mein Gott. Und über die dreckigen Philosophen redet. Ja. Stimmt, über Philosophen haben wir letztens auch geredet, aber dreckige haben wir. Nein, dreckige. Nein, da war ja ich nicht dabei, sonst hätte ich schon. Du, apropos Drecksphilosophen. Der Sänger von, ja, genau, von Incredible Staggers, was hat denn der so für sexuelle Neigungen? Das war ja so ich das Wissen. Ja, okay. Das ist doch ein Steirer. Kennt man sie ja, oder? Ja, Mann. Der Typ schaut aus wie das Viech. Der Typ ist eine Mischung aus Elvis, der zittert immer so. Ungesund schaut er aus. Gelbe aus Elvis Leber. Und Elvis Costello. Und weißt du, der und, Kerl wird kommen. Und Phil Spector. Ein bisschen Wahnsinn ist auch noch dabei, glaube ich. Der Kerl wird kommen und gerne auflegen, weil du ihn schon zwei Folgen lang disst. Ach. Ja, ich möchte mich jetzt offiziell die haben sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Das ist der Herr Evil, ne? Ich schau gerade nach, wie er heißt. Evil Knievel. Der Wald Evil, oder Wald Evil, ich möchte mich jetzt direkt einmal bei Herrn Wald Evil entschuldigen. Wald Evil. Müssen wir dann checken. Schau dir das an, die Single-Auskopplung aus dem Debütalbum Wild Teens schafft es in den FM4-Charts bis auf Platz 2. Mhm. Das war damals. Maltes Baby. Ja, die sind ja Wahnsinn, oder? Die gehen so ins Ohr und immer wie beim Ausflippen. Und es liegt eigentlich immer an seiner Orgel. Ja, die waren damals aber wirklich, wirklich cool. Ich hab's wirklich gern gehört. Damals, 2007. Ich hab's beim Popfest gesehen und das war dann schon eine andere Band. Evil and irgendwas, Trashbone. Ja, genau, Trashbone. Genauso gut. Er ist ja im Jahr 2002 schon so herumgerannt. Okay. Ja gut, solche Leute, die sind mit 18 schon zu Hause und die nächsten 20 Jahre bleiben so. Verändert sich nichts. Ich glaube, Schütter wird ein bisschen. It's Rock'n'Roll. Aber Felipe Massa wird auch schon Schütter, deswegen hört er jetzt wahrscheinlich auf. Felipe Massa ist in der letzten... Das ist nur, weil ich seinen Helm aufgehabt habe. Das ist wieder ein Formel-1-Fahrer. Ja. Sofort, ihr kennt es. Helm, Karadl-Fahrer. Ja, ich rede weiter. Erzähl von Felipe Massa. Felipe Massa, die ewige Nummer 2. Du könntest echt wieder Heinz Brüller. Felipe Massa, die ewige Nummer 2 mit seiner Lieblingsschildkröte, hat mir heute in der Früh beim Frühstück erzählt. Schildkröte? Nein, weiß es nicht. Schildkröten sind so lieb. Dann findest du, den Kopf, die haben so ein versteinertes Gesicht. Ja, sie stecken den Kopf dann in den Körper rein, in den Panzer. Wer ist zuerst zu Hause? Und sagen, spiel den Schlangen-Eidechsen-Kopf und ich werde sterbe ich, bis ich tot bin. Ja, das ist Robin Hood. Mhm. Ich schau jetzt Robin hin, Hood und Little John gehen im Wald spazieren. Ja, aber wenn der Wald Evil kommt, der hat und der eine auflegt, ich glaube, dann der ist hat ein bisschen so groß. Der hat was von Joey von Joey Ramones. Joey Ramones. Joey Ramones. Sehr gut, Hansi. Jetzt hast du wieder, Kompetenz bewiesen. Er ist echt eine Mischung aus Elvis, Joey Ramone und John Lennon. John Lennon? Wieso? John Lennon. Ja, wegen seiner Brille. Oder? Brille? Also der hat überall, der hat eine Brille auf. Aber ja, aber der Bruno hat doch auch immer eine Brille auf. Wer ist der Bruno? Der Sänger. Kreisky. Der Bono. Also der Bono. Ja, aber der ist ja Trottel. Ja. Nicht so wie der Wild Evil, vor dem ich total viel Respekt habe. Also ernst gemeint. Aha, schau, da ist eine nackte Frau. Ja, aber was da noch da ist für ihn, für einen Evil, er weiß es nicht genau, wer von uns dreien ich bin. Ich kann es ihm sagen, wenn er zu mir kommt, sage ich gleich, gib ihm Namen und Adresse her. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, sicher. Scheiße. Wahrscheinlich gibt es ja immer nur mein Autokennzeichen. Auf jeden Fall. Alles. Ah. Ja, sei mal nicht BS. Du hast den Beef damit angefangen und ich wäre es sicher nicht aus. Stell mir gerade vor, ich jogge gerade in meinem weißen Tennis-Suite, jogge ich durch den austragen da für dich. Durch diesen Park Und dann kommt er, versteckt er sich. Und dann kommt er mit einem Knochen daher und schlockt mit tot. Und dann haut er mir in den See und dann kommt er nur so eine blöde Ente und pickt auf mich herum. So wie bei Trigger Happy TV. Ich überlege das gerade, was der Pakt ist. Ja, aber was hat er jetzt für eine sexuellen Vorlieben, Binet? Ja, woher soll ich das wissen? Ach so. Ich kenne seine sexuellen Vorlieben nicht. Ja, du bist ja auch schon reife Frau, weißt du es auch nicht mehr so genau, wie das die Jungen so machen. Das ist gemein, gell? Was die so. Das war echt gemein. Da habe ich ein bisschen mit dir mitgefühlt, wie du das erzählt hast. Das stimmt, wir müssen das eigentlich aufklären. Naja, die Sommerfolge. Die hat dir jemand als reife Frau beschrieben. Ah ja. Und er möchte was mit dir, mit deiner. Weil er möchte was lernen von dir. Ja, das ist super, oder? Mhm. Das war voll nett. Oder mein. Du hast ein bisschen Keksi essen. Na danke, ich habe eh schon. Ich bin schon so präsig. Ich habe es lustig gefunden und habe gedacht, es ist gescheiter. Ja, ich habe darüber lachen. Gell. Er sagt nicht, reife Frau zu mir. Ich habe es ihm dann erklärt. Mhm. Ja, die kleinen Buben. Gell. Du sagst dir, das hast du eigentlich dein neues Telefon schon gekriegt. Ja, stimmt, das ist mein neues Telefon. Er hat sich gleich zwei bestellt, weil. Ach, ja, stimmt, ich habe mir zwei. Der Zoll. Ich kaufe die zwei Jogginghosen, du kaufst da zwei Telefone. Eigentlich habe ich mir sogar drei Jogginghosen gekauft. Na, wenn ich ehrlich bin, ich kaufe mir nur wichtige Sachen doppelt: zwei Rechner, zwei Wohnungen, zwei Telefone. Passt. Mehr braucht kein Mensch. Ja, das ist super. Von der Firma Intex mit dem OS Selfish von der finnischen Firma Jolla. Und ja, das ist genau so, wie ich mir es vorstelle. Das funktioniert. Mhm. Und ich hab es schaut ähnlich aus wie dein altes, es ist nur hinten orange. Ja, richtig. Es wirkt so, als ob es dieselbe Firma gefertigt hätte. Es kommt aus China, so wie das vorige. Okay, und das ist Indien. Ja, die Firma, die es vertreibt, ist aus Indien, aber produziert wird alles in China, gell? In China. Was hast du da in deiner Dose drinnen? Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit. Wahrscheinlich das ist die Hülle von meiner Adrenalinspritze. Ich bin ja ein starker Drogenkonsument. Ich habe sowas. Und das ist die dabei, abgelaufene Spritze, habe ich weggeschmissen und da ist jetzt mein Kugelschreiber drinnen. Das ist das Brustbein, da musst du durch. Da mache ich, das ist mein Schreibzeug. So, da drücke ich dann drauf und dann kann ich da am Papier verschiedene Symbole. Man muss ja dazu sagen, dass der Titus wieder mal der Einzige ist, der vorbereitet gekommen ist mit seinen Notizen. Ja, nein, ich habe da einen Zettel, aber da sind keineswegs irgendwelche Notizen drauf, sondern ich bin heute aus der Tür rausgegangen, habe ins fahle Licht des Himmels geschaut und habe mir gedacht, also wenn du da freie Minuten hast, machst du nur deinen letzten Willen und bringst ihn zu Papier und weißt, was passiert, weil in letzter Zeit ist so viel passiert. Ja. Die Biene hat sich jetzt entschuldigt, dass er Geräusche produziert hat. Das finde ich super. Ja. Na, was wollt ihr euch erzählen? Eishockey, gell? Die Saison hat wieder angefangen. Total spannend. Beginnen dann alle bei Null wieder. Fangen alle bei Null an, hat schon mal. Aber sehr cool, die letztes Jahr immer aufs Maul gekriegt haben, sind jetzt noch voll gut. Die Grazer und die Innsbrucker. Laibach leider noch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Laibach spielt in der österreichischen Liga? Sicher. Das ist ja keine österreichische Liga. Das ist mehr oder weniger eine kaiserlich-königliche Liga. Ja, wir haben nämlich eine tschechische Mannschaft, wir haben eine ungarische Mannschaft, wir haben eine Südtiroler Mannschaft, wir haben eine Laibacher Mannschaft. Ja, und ein paar Österreicher. Ja. Und ein Wiener Team. Und ein Wiener Team neben den Österreichern. Und die Linzer. Linzer gibt es ja auch noch. Linz gibt es, Klagenfurt, Villach, Graz, Salzburg. Ja, wollen wir uns ja mal ein Match anschauen. Voll. Wie sind denn da die Usancen? Das ist da irgendwo Eishalle Euro. Nord oder so? Nein, Eishalle Nord, die neue Albert-Schulz-Halle. Nash, abgekürzt. Mesh? Nicht Mesh, Nash. Neue Albert-Schulz-Halle, N-A-S-H. Aber wir coolen Hengste sagen Nash. Und wann findet so ein Spiel statt am Wochenende? Normalerweise freitags am Abend, wo ich gern gehe, weil da kann man dann relativ gepflegt dazu ein Bier trinken. Also Tradition ist, vom Match geht man sich ein Unterlag, eine Nagel, also meistens ein Burger. Im Donauzentrum, trinkt dann ein Craft-Bier dazu, voll fancy, schmancy, hipster-pipster. Und dann geht man in die Halle rein und kauft sich eigentlich fürs erste Drittel ein großes Bier, fürs zweite Drittel ein großes Bier und fürs dritte Drittel auch ein großes Bier. Gehen wir gleich in den Pub und... Nein. Nicht dasselbe, gell? Nicht dasselbe. Müsst du das weil nämlich anschauen, oder man was? Schreit. Ja, nein, in Wien ist eher eine ruhige Halle in Wirklichkeit. Also außer es spielt irgendeine laute Auswärtsmannschaft. Ja, aber gibt es da so Lieder, die man singt und so? Nein, die Wiener haben das nicht so. Nein. Und so Schals und so? Gibt's auch, ja. Ich habe mir jetzt eine Capitals-Hosen gekauft, also eine Capitals-Badehose. Okay, ich habe mir gerade vorgestellt, so ein gepolstertes Ding. Ich habe auch gestern eine Badehose bestellt. Mhm. Ja, voll, ja. Jetzt beginnt die Saison wieder. Ja, genau. Ich Badesaison. Aber muss ich dann auch noch erinnern? Die Hallensaison. Erinnert mich daran, dass ich über die Wiener Hallenbäder auch noch was sagen muss. Oh ja. Nein, weil ich bin auch nicht für sich, ich bin ja KC-Fan, aber ich bin ja für alle, die sich anstrengen und bemühen, als Sonderschullehrer. wird jeder gelobt, der sich bemüht und deswegen. Und auch die Leute, die auf der Ersatzbank sitzen, genau, und da rausgekommen sind. Ach, ja, die jeden kriegen Klopfi auf die Schulter. Ja. Und deswegen, alle kriegen ein Pickel. Alle kriegen ein Pickel. Und ich habe mir vorgenommen, heuer möchte ich ein paar die Hallen dieser Liga besuchen. Also ich möchte nach Znaim fahren, ich möchte nach Salzburg fahren, Salzburg habe ich auch gesagt, lasse ich aus. Aber Znaim, Linz, Graz, Klagenfurt und Villach. Und ich möchte in jeder Halle einen Merchandise-Artikel von einer Mannschaft kaufen. Also ich habe jetzt schon ein KC-T-Shirt, weil ich ja vom Herzen her KC-Fan bin. Und jetzt habe ich Capitals Badehosen. In Linz kaufe ich mir einen Koppen, in Znaim einen Schal. In Graz habe ich mir noch nicht überlegt. Übrigens am 3.1. bin ich dann in Graz. Gell? Also das wäre vielleicht interessant. Ja, das wäre vielleicht interessant. In der Eishalle Graz, Libanon. 3.1? Also im Bunker. 3.1, ja. Ich hätte eigentlich gerne ein Foto. Ein Fetzenschädel Auswärtsspiel machen in der Steiermark. Dann zum Ungerhof gehen, ein Schnitzel essen. Ja, aber ich hätte gerne ein Foto von dir in deiner kompletten Eishockey-Montur. Das ist dann total lustig. Und dann kriege ich, dann krieg ich entweder von Kanams auf Maul oder von allen. Mach doch ein Foto mit dem ganzen Merchandising, mit der Badehose, mit dem. Ja, das geht gerade. Ich spiele ja nicht so Eishockey. Ich spiele nicht so Eishockey. Bin ja viel zu dick für sowas. Hat mein Arzt übrigens gesagt. Und der hat gesagt, sie können nicht Eishockey spielen. Na, aber der Knie hat sehr schon operiert, das wird jetzt zu passen, oder? Er hat gesagt, dafür sind sie zu speckig, ja. Betten übrigens. Zu speckig hat er gesagt. Voll gemein. Der war aber beleidigt. Der war ja beleidigt. Ja, das ist ja keine Diagnose. Nein, nicht, gell? Speckig ist keine Diagnose. Nein, speckig ist keine Diagnose. Hat er gesagt, adipös, hätte ich gesagt, okay. Aber wenn du Bart Bente wärst, würdest du sagen, was soll das heißen? Bei der Untersuchung drauf hat er gefragt, für was brauchst du denn den Bauch eigentlich? Oh mein Gott, es ist so voll gemein. Ja, also wirklich unglaublich. Also echt. Gehst du dem nochmal? Nein, aber nicht deswegen, sondern weil er Rassist ist. Ah, der ist auch. Ja, das ist noch auch dazu. Rassist. Und nein, nicht, ich glaube, der hat einfach keine Menschen. Hast du irgendwelche Tattoos, die ihn verärgern könnten? Nein, ich bin ganz untätowiert. Also am ganzen Körper nämlich wirklich. Aber ja, aber ich wollte eigentlich also jetzt ist die Eishockey-Geschichte mehr oder weniger abgefrühstückt. Ja, ich würde sowas gern sehen. Geh mal. Ja. Also in Wien kostet es halt 20 Euro. Ich weiß nicht, was es in Graz kostet. In Graz muss man auch mal hinkommen, ne? Ja, aber machen wir Auswärtsspiel in Graz, oder? Ja, da wäre ich voll dafür. Graz würde man 3.1. Treffen wir uns am 3.1. ja. in Graz. Geh mal. Ist das ein Freitag? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nach Silvester kurz. Das ist noch Silvester. Relativ. Also ich habe dann noch eine neue Arbeitssystem. Ich weiß noch nicht. Ich schau mal kurz. Ja, das wird ein Wochenende sein, das wäre eben machbar. Nein, das ist, was ist das? Montag, Dienstag? Dass der das jetzt schon weiß, was zu Silvester. Ja, ich habe da eine neue Arbeit, ich weiß es nicht, wann ich arbeiten muss. Wie wär's, wenn Silvesterlauf, Leute? Nein, ich bin in Kärnten wieder. Ich habe beschlossen, heuer werde ich wahrscheinlich wieder so mal Zähne schlafen gehen zu Silvester. Mm. Ich habe mir überlegt, was haltet ihr davon, wenn ich eine Halloween-Party mache? Das ist doch bald, das ist realistisch, ja. Das ist super. Ja, wollen wir das machen? Ja. Wann ist das? Ja, ich glaube am Nationalfeiertag. Nein, am 31. Dezember. Ja, ist Oktober und am 1. ist ja Feiertag. 30. auf 1. Nov. Da könnten wir uns ein paar. Ach, er kennt Dark Star von John Carpenter nicht, hat er mal erzählt letztens. Ja, ich auch nicht. Sowas von Außenseiter bin ich. Aber das Butch Cassidy und Sundance Kid geschaut. Ja. Ach, der ist Butch, super, gell? Oder? Mhm. Also Butch Cassidy. Ja. Das ist lustig, weil ich habe letztens The Stick, der Clue angeschaut. Auch mit den beiden. Ja. Mhm. Okay, was muss ich jetzt an? Jetzt muss ich dann auch was anschauen mit den beiden. Paul Newman und Robert Paul McCartney, Redford. Genau. Robert McCartney. Ja, der ist super, der Film, ne? Ja, ich hab geschlafen. Also ich habe nicht alles gesehen wieder mal, aber ich schlafe immer bei Fahrrädern. Da haben sie auch Fahrräder. Ja. Ja. Ja, dann schaue ich mal das einmal an, dann kann ich mitreden. Aber ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit über die Wiener Bäder losranten. Ja, bitte. Ja, man wird da ja immer krank. Immer wenn man das erste Mal geht, wird man krank. Nein, ich nicht. Also ich bin auf der einen Seite der Wiener Bevölkerung total dankbar, dass sie mit ihren Glitzersocken da diese 22 Euro Eintrittskarten für einen Monat. Wahnsinn, großartig, gell? Großartig. Das ist ja viel besser als jedes Fitnesscenter. Genialst. Also man geht ich habe nämlich direkt auf meinen Nachhauseweg von der Arbeit als Schwimmbad. Was für eins hast du da? Döbling. Okay, war ich noch nie. Ich war immer nur, wo wir waren. Ja. Mitteldorf, oder? Mitteldorf, ja. Der Döbling war ich. Da könnt ihr auch immer schauen. Ja, und also. Welcher Straße ist Ruth, das? Nicht Ruthgasse, sage ich schon, Entschuldigung, mit den 37er Endstation. Von der Heiligenstadt kommst du auch gut auf. Ja. Aha. Und da wollte ich jetzt am Montag wieder hingehen. Mhm. Also ich gehe dann halt nach der Arbeit, gehe halt hin. Das ist praktisch. Schmeiß mich ins Wasser. Ah. Ja, steig wieder außer. Also was? Schwimmen vergessen? Ja, ein bisschen schwimmen halt, aber. Okay. Ja, komm. Ein bisschen wir schwimmen ja wirklich. Ich glaube, warum ich ein speckiges Bäuchlein habe, weißt du? Ach so, okay. Ja, nein. Ja, wegen der Pommes. Pommes schmeckt Pommes am besten im Schwimmbad. Absolut. Ich glaube, das liegt an der Chlorluft oder so. Ja, das gibt es anders gar nicht. Irgendwas muss das sein, so wie Tomatensaft im Flugzeug, gell? Oder ja. So wie kleine Kinder auf Kindheitserinnerungen. Kleine Kinder schmecken so gut. Nein, Kindheitserinnerungen. Ich hab einmal, das ist jetzt kein Witz, ich bin einmal im Dunkeln im Sommer, habe ich Durst gehabt und bin zum Kühlschrank und habe mir im Dunkeln was rausgenommen, habe aufgemacht die Flaschen und habe dieses Ringerl ist oben geblieben auf der Flasche. Oh, ja. Und so habe ich jetzt praktisch ein übergroßes Flaschenhals gehabt und habe daraus getrunken und das hat. Und ich habe voll das Flashback gehabt, so ein Fanta-Flashback, weil die Flaschen war irgendwie, also wie wenn du ein kleines Kind eine große Flasche gibst und dann trinkst du dieses Fanta aus dieser braunen, gerillten Fanta-Flasche. Ah ja, die alte. Und das war halt auch so ein Orangendings und es hat von der Größe her war es wahrscheinlich in derselben, einen größeren Durchmesser und es hat mich echt sowas in die Kindheit zurückversetzt, das Ganze. Mhm. Das war schon schräg. Aber wieso sind die Schwimmbäder ja, nicht schlecht? Warte, mal, überfüllt sind sie meistens, ne? Nein, auch nicht. Ja, in Döbling. Am Montag, gell, ist in Döbling, bin ich hingegangen, wollte schwimmen gehen. Da hat gesagt, ach, heute geht nicht. Und dann hat er gesagt, warum denn nicht? Hat sie gesagt. Dann hat gesagt, schau es einmal da. Behinderte. Nein. Versehrte. Seniorinnen. Ah ja, versehrte. Also, und das ist das, was mich echt grantig gemacht hat, sage ich ganz ehrlich. Ich habe kein Problem mit dem Frauenschwimmtag, gell? Weil, ich sehe das ein, es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer religiösen Befindlichkeiten sowas brauchen. Und wenn du das nicht machst, gehen sie nicht baden. Und man muss es ja ermöglichen. Aber die Seniorinnen sind genau die gleichen, die am Vormittag oder immer dort sind und dann auf einmal darf ich nicht dazugehen. What the hell? Und das hat mich total grantig gemacht. Ich weiß nur, meine Mama hat mal in einem Schwimmbad gearbeitet und die hat gesagt, wenn die, ich weiß nicht, um 8 Uhr aufgesperrt haben und um 7:45 haben die Schulklassen schon rein dürfen, sind Senioren schon vor der Tür gestanden und haben ihr Taschen um 3:15 schon eingeschmissen mal in die Halle vom in die Vorhalle dort, in die Kassenhalle, nur damit wenigstens die Taschen schon drinnen ist, weil sie einen Stress haben. Ja, ja. Nein, es ist einfach, es ist doch dauernd irgendwas, ne? Da sind die Vereine, dann kommen die Klassen, ja, da kommen Vereinen die Versehrten schwimmen, Senioren schwimmen. Aber Senioren schwimmen, das finde ich einfach nicht okay. Wir müssen einen Club gründen, dann kriegen wir auch Zugang zu so Längenschwimmen. Da können wir sie eine Bahn absperren für 2 Stunden. Schwimmclub Speck und Brot. Speck und Brot. Schwimmclub Archimedes. Sport und Alkohol. Nein, aber Schwimmen ist schon eine super Sache. Ich finde es auch super, aber es ist halt zeitlich, aber dort ist es eigentlich gegangen in Hütteldorf immer, da war immer Platz. Ist jetzt aber auch, darf ich das kurz sagen, Hütteldorf, in welcher Bahn du schwimmst? Wird gerade umgebaut, gell? Das Bad? Wie? Ja, Hütteldorf, Otterkring und Herr Neuss wird umgebaut. Du kannst. Na, am praktischen finde ich eigentlich das Diana-Bad, nicht das Diana, das Räumerplatz, das Amalienbad finde ich super. Aber vielleicht schauen wir dieses Board, was du gerade erwähnt hast, in Döbling. Ich muss mal schauen, was dann bei der Leigenarbeit praktisch zu erreichen ist. Wo ist denn die? Kolingasse, ja, das ist ein bisschen. Kolingasse, das ist doch da beim Schattentor. Ja, genau. Da wohnt. Du hast, das Jägerbad ist eigentlich bei dir dann da. Oder der Donaukanal. Oktoberswimmer. Wie wär's? Draußen. No. Brauchst du nur einen Neoprenanzug kaufen? Der kostet auch 22 Euro. Da, im Kanal schwimmt man sicher nicht, da riecht das Blut eine. Man wird zumindest sauber, braucht sie nachher nicht mehr duschen, man spart sich die Heizung zu Hause. Die Heizung? Das wollte ich immer schon mal machen, was Lustiges sagen, damit jemand, der gerade trinkt, so richtig losbrustet. Ich habe schon vorher das früher bei meinem Bruder immer geschafft, dem sind einmal ist Milch aus seiner Nase kommen, einmal Cola und einmal Nudeln. Aus der Nase? Aus der Nase, das war ein Wurm. Nein, das war ein Wurm. Du man muss da denken, wenn man so... Bei dir ist die Spinne im Ohr, bei ihm ist der Wurm in der Nase. So dünne Suppennudeln, die dann bei der Nase rauskommen, das schaut extrem gut aus, finde ich. Oh Gott, gut, dass sich das nicht dazwischen irgendwo verhakt hat, ne? Das, sind nicht, das ist ja nicht so dick. Eigentlich. Da kann man dann so hin und her ziehen, also aus der Nase. Und Pfeifenreiniger. Mhm. Ja, so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss die Badsaison ruhig angehen, weil ich habe es gemerkt, ich bin am 30. war ich draußen an der Donau schwimmen. Ja. Also am 30. war es und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so schnell wie letztens. Also die letzten Sommermonate, wo ich exzessiv jeden Tag dort war. Hm. Na, alt werde ich nicht, aber doch. Das baut ja alles ab. Und außerdem war ich am Wochenende total besoffen, war ich total düd. Ich war gestern auf einem Studentenfest, das muss ich dir noch erzählen. Erzähl zuerst von dem Wochenende. Ja, wir waren ja poltern. Wir waren zuerst waren wir Kart fahren und dann waren wir bei so einem, beim Steindl-Wirt, das ist da in der Kinderspitalgasse, ein total uriges Wirtshaus, das ist nur ein Weinhaus ist das noch. Man kann drin rauchen noch und der Kellner hat also ein Schnurrbart und ist sehr, sehr, so wie man es gern hätte und gar nicht wieder. Haben die her neues, da kriegst du noch was. Ich habe da gebackene Kalbsleber. Du brauchst gar nicht mehr weiterreden. Gebackene Kalbsleber. Reicht schon. Hansi ist schon reif. Gehen wir da mal hin. Sofort. Ich habe da so ein großes Projekt, das heißt im Wirtshaus. Was ist das? Naja, man geht ins Wirtshaus und saugt das Lokalkolorit in sich ein. Und dann isst man was, oder? Ja, und dann erzählt man drüber. Cool. Aber das ist dann ein anderer Podcast. Echt? Schau. Der mit Titus, anderen Menschen. Der Titus fängt schon jetzt an. Was machst du mit dem zweiten Zoom, was jetzt im Regal steht, was jetzt nicht mehr brauchst? Mit mir, leider. Ah, das hast du verschenkt? Nein, das hat nie mir gekehrt. So. Meinst du den kleinen oder meinst du den großen? Das den ist der neue. Rekorder. Der 8-Spur ist der neue. Der 8-Spur ist eigentlich der erste. Aha. Also jetzt haben wir ja einen fancy schmancy Zoom H6. Aha. Und der Zoom H4 hat nie mir gekehrt. Ach so. Mhm. Aha. Ja gut, dann muss ich mal ein anderes Produktionsgerät suchen. Ja, na, aber ich kann da ja meinen 8-Spur-Rekorder kann ich da gern borgen. Wenn du der Ausbau. Ich habe noch keine konkreten Pläne. Hast du keine? Ich habe schon konkrete Pläne. Ah, wirklich? Ja, nein, ich habe ja einen zweiten Podcast. Bist du fremd? Ja, das wisst ihr ja eh alle, dass ich euch fremd gehe. Ah, stimmt. Du, ja, ich bin jetzt, das ist jetzt, genau, der ist jetzt noch verlängert worden. Also ich bin echt scheinbar. In so einem unstätigen Geschäft. Ja. Wie viel Geld kriegst du? Gar nichts, natürlich. Dieses Engagement. Aber ist verlängert worden. Mein Vertrag ist verlängert. Die ganzen Regisseure und Dramaturgen. Sie haben gesagt, es ist total nett, wenn ich wiederkommen würde. Das klingt für mich noch verlängert. Das ist offizielle Vertragsverlängerung. Ja, Vertrag haben wir gar nichts gemacht. Ja. Es ist ja, ich wollte es ja sowieso machen, also insofern. Und es macht ja auch Spaß. Und man lernt ja so viel Neues. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, wie man den Storyboard verwendet. Storyboard? Ja, das ist drei SMS wieder geschrieben. Ah ja, magst du mir mal einen Link schicken, wenn man das anschaut. Ich komme zu nichts, bitte. Nein, für mich ist das ja so lästig. Ich habe immer so ein Vorhaben und alles, was notwendig ist für das Vorhaben, eignet nicht mehr an, auf die eine oder andere Weise. Und alles, was darüber hinausgeht. Ja, aber machst du jetzt wirklich einen zweiten Podcast? Ich weiß nicht, also ich habe irgendwie schon Interesse. Dann muss die Biene auch einen zweiten Podcast machen. Biene? Ja, ich mache was anderes. Was machst du? Videos, die Biene macht Video wieder YouTube oder so. Die Biene wird Vloggerin. Vloggerin. Vloggerin. Ich habe jetzt auf Male bevor schöne Videos gemacht. Ja, bitte. Stell es online. Sag dazu, wie man sich schminkt und du wärst der Weltstar. Nein, ich habe mich nicht geschminkt. So, zweite Karriere als YouTuber. Nein, überleg nur das richtige Medium. Das richtige Medium? Ja. Wie das, also ich habe esoterisches Medium. Na. Tote. Tote zu leben. Ich suche mir so eine esoterische Frau und durch die spreche ich dann. Oder du sprichst mit esoterischen Frauen, da gibt es sicher genug. Das sind so die Frauen, die auf so Fest immer anfangen zum Tanzen und ganz lustig dabei auch schon. Genau. Und so lange so Haar wie haben. Die beim Konzert war. Welcher Konzert? Beim Polkow-Konzert am Schwedenplatz. Da war eine. Die hat auch so herumtanzt. In so weiten Gewändern. Stimmt, die haben immer so. Ja, apropos weite Gewänder, wann fängt denn der Kino an eigentlich? Das würde in 19 Minuten beginnen. In 19 Minuten, oder? Ja, der Vortrag, der im Kino ist, da geht es um Stanley Kubrick. Ein Vortrag. Ja, aber das wird sich leider nicht mehr spielen. Aber es gibt, glaube ich, in dieser Reihe noch einen anderen Vortrag. Vielleicht schaffe ich den dann noch. Ich hätte total und am Freitag spielt der Bernd Begemann in Ritz. Okay. Mhm. 10 Euro. 21 Uhr. Viel. Ich muss arbeiten. Für jemanden, der so berühmt ist. Stimmt, aber er macht da jeden Tag ein Konzert, muss man dazu sagen. Also echt? Ja. So ein Braver, hm? Ein Puffer? Braver. 53 Jahre alt. Bernd Begemann ist 53 Jahre alt? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, nicht. Ja, gibt es eh schon ewig. Ja. Ja. 53 Jahre. Albus Danzer Fendrich, diese Namen gibt es unendlich, oder wie heißt das Lied? Das weiß ich nicht. Ach ja. Ach ja. Ach ja, ach ja. Ja, ja. Ja, ja. Was gibt es noch zum Erzählen? Studentenfestel gestern, deswegen habe ich ja keine Stimme, deswegen klinge ich so versoffen. Nein, ich war Bekannter von mir, sage ich jetzt einfach einmal, aus Personenschutzgründen. Bin Personenschützer. der ist in ein Studentenheim gezogen, das ich schon früher sehr gut gekannt habe, nämlich ins Albert-Schweizer-Heim. Das übrigens genau lustigerweise die gleiche Abkürzung hat, jetzt schließt sich wieder ein Kreis, wie die Albert-Schulzhalle. Also, und das ist auch umgebaut worden, deswegen könnte man eigentlich sagen, das ist das neue Albert-Schweizer-Heim. In der Abkürzung also, eben, wie die Nash, genau. Und den haben wir besucht und das war sehr lustig. Wir haben Wein getrunken und haben ihm erklärt, wie man sich in Wien zu verhalten hat als Student. Also praktisch sich überall einladen und überall draufklopfen und sagen, es gehört mir. Damit man in der Stadt durchkommt. Gell? Und dann sind wir noch ins in den Sozialraum gegangen, weil da war nämlich Studentenfest. Vicky und die starken Frauen war das Thema. Und ich habe, glaube ich, 20 Stifte gefladert. Oder gefladert, die sind halt so in Bechern gestanden. als ordentlicher Räuber aus Flake, ja, ne? Ja, genau, sie Räuber. Nein, ich war ja der böse andere, der nicht Blutsven, der, wie hat er den Kasten? Der schreckliche Sven. Der schreckliche Sven. Sven Schrecklicher. Sven, das Schreckliche. Aber wie, ist es nicht schwierig, in ein Studentenheim zu ziehen? Das ist ja alles überbelegt, oder? Nein, das ist relativ leicht, eine Kommissar Lutrischer. Ach so, der ins evangelische Studentenheim kommst du als Evangelischer total leicht. Ne? Du sagst einfach dem Pfarrer, dass er da einen Brief schreibt. Ich bin Evangelista. Nein, nicht Evangelist, du bist evangelisch. Philister. Jedenfalls. Gibt es ja Philister-Schema auch? Wir waren zu oder viert. Antichrist. Wir waren zu viert, zwei Buben, zwei Mädchen. Ja. Also zwei Männer, zwei Frauen in Wirklichkeit, aber ist wurscht. Und ich habe gesagt, was trinken wir? Und dann habe ich halt die Preisliste angeschaut und gesagt, ah, cool, Gin Tonic. Dann habe ich gesagt, 4 Gin Tonic bitte. Ja, wir sind alle ein bisschen Gin Tonic Fans. Und während ich gesagt habe, 4 Gin Tonic, komme ich drauf, halt, das ist ein Blödsinn. Erstens einmal haben wir vorher schon Wein getrunken. Und zweitens einmal ist mir dann eingefallen, scheiße, Studentenfest. Und dann hat er angefangen, diese großen Plastikbecher auszuwaschen mit dem Schwamm. Und dann hat er ungefähr, wie viel Zentimeter sind das? 5 Zentimeter. Gute Mischung. Also richtig viel von dem grausigen Gin. Na, sehr froh. Geschenkt. Stell dir vor, du würdest dann noch an Wein und noch an Wein und noch an Wein und dann ein Bier. Dann hat er den Rest mit dem grausigen Schwepps Tonic aufgefüllt. Und dann habe ich so nach der Hälfte gemerkt, ich trinke das nicht aus. Oh. Das war echt grausig. Und es war total, ja, es tut mir leid, aber man hat einfach, man hat irgendwann einmal halt mal einen Anspruch, gell, den man einfach nicht, man schraubt sich nicht. Aber zum Grölen hat schon, ist schon. Ich habe nicht gegrölt. Achso, du hast nur so vom Kotzen eine schlechte Stimme. Nein, ich habe nicht gekotzt. Ich habe einfach. Das ist ja verschwebs. Elitär bleibt elitär. Aha. Aber es war total lustig, weil ich halt seit 15 Jahren wieder auf einem Studentenfestel war. Und das war so. Das stimmt gar nicht. Wir waren zusammen auf einem Studentenfestel. Wo waren wir zusammen auf einem Studentenfestel? Von meiner alten Uni. Und danach waren wir im Bollwerk. Wer ist der alte Uni? Bollwerk. Seid ihr in Großen Garten? Ah, die Geschichte mit Maurice und der Bella. Ah, Maurice und Bella. Du kennst dich. Ich glaube, wir haben schon mal erzählt. Haben wir schon mal erzählt. So wie der Bill am Sonntag. Genau, ja. Die Belli. Guten Sprecher merken wir immer. Belli. Aber das war Studentenfestel, echt? Mhm. Das war auf meiner Uni. War Pädagogikfestel. Schau dir das an. Mhm. Ich kann mich an das Festel nicht mehr erinnern. Pädagogik-Sommerfestel. Das heißt, wir für deine Halloween-Party müssen wir uns dann an Kürbis... rechtzeitig am Kürbis enthäuten Schass. Und den dann aufsetzen. Ja, leider. Ich will mich nicht verkleiden. Kann ich nicht einfach als Psychopath gehen? Ja. Sicher. Jogginghosen. Ja. Mhm. Verkleiden würde ich mir auch nicht. Das ist ja immer so blöd mit Verkleidungen. Als normaler Durchschnittsmensch, der auch relativ sparsam seine Garderobe. Ziehst du schwarz an und malst dir das Gesicht an. Ihr kennt euch alle bei mir so ein Dia de los Muertes. Ach, so ein Mund. Kann ich euch aufmalen. Super, hast ja. So wie der Jack O'Lantern, oder nicht? Wie hat er den Kassen? Jack White. Na. Jack Black. Na, der. Jack Red, the Ripper. Jack Blue. Jack Ripper. Orange. Das stimmt, der Dings macht der. Na, da, wie hat er den Kassen, der vom Tim Burton? Genau. Dem sein Dings. Ja, ja, der sein Gesicht, ja. Ja. Wie hat der aus Kassen? Den 90er Jahren. Christmas. Wie hat der Kassen? Jack hat der Kassen. Ja, Jack Kassen, oder? Ja, Jack Kassen, ne? Eben. Da findet's schon was. Tim Burton ist schon wieder so ein Filmstart, der nicht so toll ist. Ich möchte euch ja nicht als Kürbis verkleiden. Aber ich habe halt ein sehr nettes Bild gesehen. Können wir es nicht einfach besoffen? Im Internet geht auch. Da war so, einfach besoffen. Da war so ein Riesenkürbis, gell? Und dann war es ganz ein kleines Lochgesicht reingeritzt. Das war sehr nett, das werde ich machen, glaube ich. Jetzt habe ich alles schon verraten. Ja, du hast dein ganzes Pulver schon verschossen, Biene. Ja. Der geht auch schon. Heute sind wir ein bisschen müde, kann das sein? Ja, mal, ich bin heute schon 4 Uhr aufgestanden, weil so Wind so laut war draußen. Der Wind war laut? Der Wind hat so laut um die Dings geblasen. Um die Zinnen. Geblasen. Um die Zinnen. Ja, ja, ich muss da einmal an Faust denken. Ey, der da was. Ja, wir haben ja auch schon fast 1,5 Stunden zusammengekriegt. Na geh, liefern wir noch ein bisschen ordentlich ab, ha? Ja, aber ich weiß nicht, heute ist irgendwie so, heute ist irgendwie die Luft so draußen, oder? Okay. Findest du nicht? Jetzt der Bier und dann geht's schon wieder. Was hast denn du für einen Eindruck, Biene? Wir haben keinen Alkohol getrunken, deswegen. Das war der Fehler! Ja. Warum haben wir nicht ein Bier getrunken? Du hast uns ja nur Tee oder Kaffee angeboten, Hans. Ich denke, er hat mir gar keinen Tee angeboten. Ich hab dir Tee angeboten. Sogar die Haschischkekse haben wir sie selber mitnehmen müssen. Ich hab dir wirklich keinen Tee angeboten, stimmt. Nein, ich hab dann gesagt, an den will ich nehmen. Dann habe ich dir einen Tee angeboten und dann hast du ihn genommen. Dann habe ich dich gefragt, was magst du für einen haben? Ja, habe ich gesagt. Kräuter, grün, Blume. Grün oder schwarz? Und dann hat sie den Brusttee. Was ja auch schon wieder Brusttee. Brusttee steht da hinten. Ich finde das so geschissen. Es gibt von geschissen. Wald, von Sonnentor gibt's Vertrauentee. Weiß ich nicht. Ja, Hirnkranktee. Wie soll denn schmecken? Hubis hier? Also, gibt's nicht. Ein Pisstee. Hubis. Brusttee. Ja, ja. Bubis. Aber wie soll denn sowas schmecken, bitte? Da weiß man nicht einmal, ob man Milch noch reintun kann oder dass man Angst haben muss, dass es gerinnt. Aber Sonnentor ist ja eh schwerst esoterisch, oder? Ja, scheiß Esoverein, ja. Also typisch Waldviertel. Was wolltest du sagen, Herr Hartkern? ich folge dem Bubi auf Instagram. Er ist jetzt großer Tätowierer. Was heißt Bubi? Worüber redet ihr? Ich kenne mich nicht so ganz. Aus Personenschutzgründen können wir das jetzt auf Sendung nicht sagen. Ich bin Personenschützer, genau. Warum ist das Waldviertel eigentlich du als Waldviertler? Schaust mich schief an. Warum ist das Waldviertel eigentlich so esoterisch? Ja, es gibt ja nichts dort. Es gibt keine Jobs. Es gibt viele Nachbarn. Man muss mit einem gut stehen. Es gibt keine Jobs, aber dafür haben wir Nachbarn. Und wenn man wenig sein Leben selbst unter Kontrolle hat, sondern immer von außen irgendwie, von der Family, von der Firma, vom Lagerhaus, vom Schützen, nicht Schützenverein, vom, es gibt Schützenvereine im Waldviertel. Von der Feuerwehr. Na, Schützenverein war jetzt der falsche Wort. Also. Abhängig ist und da drinnen involviert ist, dann muss man irgendwem die Schuld geben und das ist dann vielleicht Schicksal oder Wotan. Feen, Elfen, Gnome. Ja, stimmt. Und es gibt noch Mandarinen. Kennst du das nicht, so als kleines Kind? Man liegt im Bett, das Licht ist aus und die Gedanken waren dann raus. Mhm. Draußen ist der Schnee, der Baum, Schnee. Die Katze, Hund, da hinten ist irgendein Geräusch, man weiß es nicht, irgendwas ist da. Und komm, schaltest du das Licht wieder ein, zack, bist du sofort wieder in den 4 Wänden. Sofort wieder weg. Nein, das kennen wir. Wir haben nie so transzendentale Astrallab-Erfahrungen gemacht. Du siehst, du bist auch kein Waldviertel. Ja. Wir in Oberkirchen sind eher verzweifelt. Verzweifelt und traurig. Das macht dann so eine ungute Mischung. Ja, weil die Fashion-Typen alle aus dem Süden raufkommen, ja, ne? Genau, weil die Fashion-Typen alle aus dem Süden kommen. Und die Mädels wegschnappen. Ein Wahnsinn, ja, ja. Warum hast denn der eigentlich Katzelmacher, ha? Warum? Die Katzelmacher, ich kann nur das... Katzelmacher, ja. Erklär mal. Ja, weil sie Löffel gemacht haben. Ja? Was? Was heißt Löffel auf Hasen oder auf Löffeln? Auf was? Auf Italienisch? Cucinaio? Cucinaio? Ja, ist es nicht Cucci? Cucinaio, Cucci. Was? Irgendwas. Das ist jetzt keine schlüssige Erklärung. Ich glaube ja, Katzelmacher ist ja sowieso ein Ausdruck, den wir nicht verwenden, weil wir Respekt haben, oder? Titus. Sagst du Katzelmacher zu Italienern? Das sagt man schon lange mal. Habe ich jetzt eben gerade gesagt eigentlich. Ja, ja, deswegen. Und er war eigentlich gleich. Ja, der hat mir so Fresse gesagt. Er hat sich wie ein Franzose, genau. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt eine Unterstellung war. Warte mal. Daher ist eine inzwischen selten verwendete abschätzige Bezeichnung für Gastarbeiter, insbesondere italienischer Herd. Wirklich Gastarbeiter? Ja. Aber warum? Und, Kesselmacher. Deswegen, nicht Löffelmacher. Ja. Verstehe auch nicht. Aber Katzel sind Kessel? Ja. Oder doch, daneben steht auch spätlateinisch Katia, aus dem sich das Wort Gatzel entwickelte, ein hölzerner Schöpflöffel. Naja, das bezog sich wahrscheinlich auf die fahrenden ladinischen Holzschnitzer aus Gröden, die heute berühmte Madonnenschnitzer sind, die derlei hölzerne Küchengeräte zum Verkauf angeboten haben. Mhm. Bei den Märkten und so, genau. Mhm. Ach geh, ich würde gerne mal wieder so nach Südtirol fahren, Meran oder so. Natürlich. In Bozen gibt es ja wunderschöne, riesiger, großer Berg, der mit Müll angeschüttet wurde und drüber haben sie einen Berg gemacht. Bozen hat einen Berg aus Müll? Ein Müllberg, ja, in Bozen, super. Und in Ötzi gibt es dort und ich glaube, wenn Reinhard Messner stirbt, wird er sich dort beerdigen lassen, glaube ich fast. Na, der hat dort die fünf Museen, oder? Fünf Museen, ein Amway. Amor? In einem war ich. Oh. In Amway. In Amway. Das ist steirisch für in einem war ich. Ich hab mir gedacht, du warst in einem Wal. In Amory. Oh Gott, ich wäre so gerne in einem Wal. Ich hab jetzt ein Video gesehen. Das ist ja so, wie wenn man Mutterleib ist, gell? Ja, ich glaube, das ist so. Lieber das ist circa gleich wie mit einem Eisbärenlöffelchen liegen. Glaube ich, so angenehm. Ich würde gerne mit einem Eisbären so ein Löffelchen liegen. Ja, ein Löffelchen. Echt? Er ist ein großer Löffel oder ein kleiner Löffel? Er ist ein großer Löffel und ich kann mich reinkuscheln. Und er hat weißen der Pelz und du? Und ich habe dunklen Pelz, weil ich mit der Pelz. Ich lasse euch nur wachsen, damit es nicht den Beinen raschelt. Eisbär. Aber Eisbär ist einer der Lieder aus den 80ern, den er immer wieder hören kann. Ich kann es hören ohne Ende. Es gibt so viele Songs, die kann ich nicht mehr hören, aber Eisbär kann man immer wieder hören. Was sind die Lieder, die ihr nicht hören könnt? Ich wäre jetzt auf Eisbär gegangen. Ungefähr Katharina alles. And the Waves, Walking on Sunshine. Das ist mir ein Morgenlied, echt. Wah! I'm walking on sunshine. Soll ich jetzt für die singen? Yeah! No. Ich singe das manchmal in der Früh ganz laut, wenn ich richtig gut drauf bin. Ich bin ja Lerche vom Beruf. Ja. Keine Eule. Das heißt, ich stehe meistens in der Früh um 5 auf und freue mich, dass ich munter bin. Aber was Lerche? Und gehe dann meistens schon um 9, 8 oder so schlafen. Oder 7. Nein, 7 ist selten. Also, da muss ich kommst du mit den Amseln gut aus? Total. Egal wie leer du bist. Ich bin Lehrer. Naja, man kennt ja diese ganze, also Eisberg, die Arena, Eisberg, jedes zweite Lied nervt mich total. Ich kann es nicht mehr hören. Die spielen nie, die bringen es nicht auf die Reihe, irgendwelche B-Seiten zu spielen. Wenn sie New Order spielen, dann spielen sie immer Blue Monday. Ja, aber das ist halt klassisch, den Who spielen sie immer Blue Monday. Es ist sehr, sehr nervig. Naja, du bist halt einfach Special Interest Guy. Ja, du bist halt nicht Mainstream. Und ich weiß nicht. Ich kann zum Beispiel Pixies. Pixies, gehst du zum Konzert? Pixies Dings kann ich nicht mehr hören. Ja, das ist ja lächerlich. Ich kann es seit 10 Jahren nicht mehr hören. Das ist so tragisch, weil die Pixies so viele schöne Lieder haben. Ja. Das neue Album, hast du es gehört? Nein. Ich auch nicht. Aber ich gehe nicht aufs Konzert. Wieso nicht? Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Wieso? Weißt du, meinst du, Where is my mind spielen? Ich spiele sie. Ich kenne den nicht so und ach why, so. Ich meine. Because of why? Oder mal ein Fernsehstar gesagt. Ich überleg gerade, ob man mal irgendein Konzert geben möchte, was in nächster Zukunft. Wer spielt denn? Mono spielt. Mono, die Japaner. Die Japaner spielen. Die neueste Japaner. Szene, glaube ich. Wann denn? Die. Aber an dem Wochenende spielt Benjamin von Stuttgart Barre. Ach so, okay. Ich gehe jetzt aufs Kino und jetzt aufs Fassfest. Habe ich Zeit gehabt. Dann nach irgendwann einmal kommt, das Fassfest kommt. Fass? Futzi? Ist es das Festel vom Fassmann? Oder? Ja, nein, weiß ich nicht. Das wäre schön. Nein, das ist das Donaufestel. Hoffe ich halt. Was? Stoner Rock. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Stoner Rock ist eine Musikrichtung. Ah ja, Queens of Stone Age sind die Bitte. Genau, so. Nur Kaius, ja, genau. Kaius und Fu Manchu, Slowburn. Und das Fassfest ist. Und das, ich hoffe nicht, dass Fassfest es Fassfest ist. Fassfest ist ein Fest in einem Lokal. Scheiße. Nein, in der Szene ist das. Und da spielen Stoner Bands. Ja. Wer kommt denn da noch? Ich weiß es nicht. Earthling, die mag ich. Earthling ist das Stoner. Ich kenne Earthling nicht. Earthling haben 2 Alben produziert und es klingt eigentlich so nach Stoner Rock. Ja. Ja. Richtig so. Ja, ungefähr so klingt es, ja. Genau so. Das ist das Lied. Arme Kreuz. Ich habe immer noch ein bisschen Ischias, habe ich noch immer ein bisschen. Oh je. Irgendeine Band spielt noch, The Autumn Leaves spielt noch, das sind so Amerikaner. Ja. Die haben sehr, also soundmäßig, die habe ich schon mal gesehen, die haben mir sehr gut gefallen. Ja, und am Freitag spielt halt der Bernd Begemann, aber da will ich selber keine Zeit haben, weil du die Slowakinnen kommen zum Einchecken, ne? Ja. Kommen später. Wieso kommen Slowakinnen nach Wien? Ja, die wollen sich diese Big City, diese Great City anschauen. Die anschauen und dann wieder heimfahren, oder? So. Ja, die wollen eh wissen, was da zum Sehen gibt. Die weiß nicht, wo sie hinschicken werden. Gibst du da Tipps auch gleich dazu? Ja, wenn sie Tipps wollen, dann gebe ich einer meine. Aber ich weiß nicht, ob es glücklich wäre mit meinen Tipps. Ich glaube nicht, dass viele Leute mit meinen Tipps glücklich wären. Ja, aber du bist B-Seiten, gell? Und die Leute wollen aber, wo ist mein Mind, ja? Naja, die B-Seite ist die Strudelhofstiege und was. Kino sollen sie sich anschauen. Ne? Die B-Seite von Wien sollen ist die Strudelhofstiege. Sie sollen sich zum Beispiel das Filmcasino anschauen, ja? Das Metro-Kino sollen sie sich anschauen. Dann sollen sie vielleicht in einen Park gehen. In welchen? Ja, was würden sie denn anbieten? Stadtpark würde sie anbieten. Echt? Wieso gerade jetzt in der Stadtpark ist ja definitiv. Na, wenn du schon im Metro-Kino bist, dann mach du gerne Runde. Der Stadtpark ist Boys Don't Cry von Wien. Oder? Ich weiß aber nicht, B's. Also wenn ich jetzt an einen B-Seiten-Park will, ich sagen, das ist der Gaia-Park. Der Gaia-Park? Zeta Gaia? Ja. Ist das im Inavada Gavida, oder wie das in heißt? Inagada Lavida. Nein, es gibt einen schönen Park, was ist ein guter Park? Der Gaia-Park, das ist der ist in Oberdöbling. Eben, also nein, nicht um. Okay. Aber auf der Hohen Warte. Und das ist, genau, weil die sind nämlich Freunde mit dem Stadtteil in Tokio, der, wie heißt? Genau, die Biene ist einfach schnell vom Begriff. Das habe ich in und, Malle täglich aushängen lassen. Dass du gescheit bist. Das wundert mich nicht. Und der ist jedenfalls, das ist ein japanischer Park. Sehr schön. Ah, mit so kleinen Bäumen. Da kann man leider noch dann ins Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass asiatische Leute, also immer, wenn ich früher laufen gegangen bin in Schloss Schönbrunn, dann haben immer die Asiaten den japanischen Garten angeschaut und fotografiert. Das hat sich an zu Hause erinnert vielleicht. Vielleicht, ja. Ich meine, naja. Wenn ich jetzt in China gesessen, bin und mir dieses Hallstatt Remake anschaue. Ja, ich glaube, das Original Hallstatt ist schon total zum Scheißen, oder? Ich weiß es nicht, ich war noch nie dort, glaube ich. Ich war in Bad Hofgastein im Jänner und da gibt es eine Therme und ich war in der Therme, im unteren Bereich gibt es einen Durchgang und da steht ein Schild, auf dem steht, dass Leute mit ekelerregendem Hautbild nicht ins Becken gehen dürfen. What the fuck? Ich das liebe dieses Schild. Was ist ekelerregendes Hautbild? Ja, ekelerregend. Ekel. Ja, aber das ist zum Beispiel, wenn man viele Muttermale hat und da so wie ein komisches Sternbild zu sehen. Kennst du ja diese Polizeiakademie-Filme? Ab 3, wo der eine Typ immer nur so redet, so. Ja, der schreit im Tag. Das ist der Schnecke! Sagt er immer, oder? Okay. Das kenne ich nicht. Und dann nur so. Er schreit nur mehr. Police Academy habe ich, glaube ich, nie geschaut. So weit bin ich nicht gekommen. Ja. Das ist wie Dark Star. Dark Star ist ein super Film. Ja, das ist der nächste Fetzen-Schädel-Film. Na passt, dann schauen wir sie gemeinsam an. Schauen wir sich gemeinsam an. Aber wo wollen wir denn projizieren? Wo wollen da, wir das machen? Hinter dir ist der Projekt. Bei mir schauen. Das stimmt, ja. Oder bei der Biene auf ihren Wir haben ja so viel Vorhaben und keine Zeit. Ja, wir haben ja keine Zeit. Ja. Sicher. Das Leben rauscht an uns vorbei. Bitte, wir fangen gerade die zweite Saison an. Ja. Ja? Ach so, stimmt, wir haben ja Jubiläum. Wir haben oder? Da braucht man eigentlich eine Torte eigentlich, ja? Eine Torte? Eine Torte, das kann ich machen. Wir können zur Halloween. Jetzt kann ein Malakoff-Party. Ich werde zur Halloween-Party keine Torten. Eine Malakoff-Torte? Mit Malakoff kann ich ganz gut leben, oder? Eine Malakoff-Torte mache ich nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Du musst nicht einmal in den Ofen einharzen. Ja, nein, kann ich auch andere machen. Was wäre das für eine? Was soll ich bis gleich machen? Torten reicht es nicht. Ja, was gut, ja, warte mal. Was hättest du denn gern? Eine Punschtorte. Nein, weil. Was hättest du gern, Hansi? Ich weiß es nicht. Also, wenn es genug Schlag gibt, dann habe ich schon gern Sachertorte, gell? Aber die muss ich schon. Schwarzwälder Kirsch? Schwarzwälder Kirsch. Den macht der Peter voll gut. So, geht so, ist okay. Hast du nicht gegessen, wie der Peter den gemacht hat? Nein. Peter macht auch voll gute Schwarze. Geh, lade den Peter auch ein, ha? Ja, ja, ich lade ihn. Torten mit noch bringen an. Ja. Ich hatte das letzte Mal. Das ist mit so Marzipan-Torten. Ja, das ist auch lecker. Ich werde mal schauen. Das? Ja. War das sind die Japaner? Die Japaner? Nein, ich glaube, die Japaner. Weiß nicht, ob die Japaner. Es wäre viel krassiger, wenn ein Kotz das macht. Ja. So ist so. Kotz hat auch eine ziemlich haarige Zunge. Was ist denn? Rau. Rau, ja. Das ist ein USB-Kabel. Ja. Okay. Kann nicht haarig. Ja, schön. So, mit langen Haar, der Zungen. Man muss ja dazu sagen, wir sind da jetzt ungefähr einen Meter von einer Katze entfernt, die sich gerade ihre Pfote ableckt, ganz genüsslich. Die Haare mit den Haaren auf der Zunge ableckt. Was ist eigentlich, es gibt ja, ich habe mal gehört, dass uns der Nachbar erzählt, der hat nämlich mit, im späteren, im reiferen Alter hat er erst eine Allergie entwickelt. Ja, echt, der Arme. Das kann sicher sein, ja. Von einem ja. Tag zum anderen. Ja. Ja, es ist ja Auto, also das Immunsystem reagiert einfach auf das Eiweiß. Aha. Also das Immunsystem glaubt dann einfach aus Versehen, dass das Eiweiß von der Kotz, ihren Schlatz, böse ist und reagiert auf das. Mhm. Und deswegen hast du die allergische Reaktion. Mhm. Fremdeiweiß, so heißt es. Fremdeiweiß. Ja, und das ist das Gleiche mit allen anderen Allergien. Hallallergie. Eine Frage, die sich anschließt, ist, was habt ihr heute gegessen? Ich habe nämlich heute sehr, sehr Purli gegessen. Was hast du gegessen? Purli, armes Essen. Was ist das? Also Purli. Nein, ich habe was Geiles gegessen. Sterz mit Milch. Sterz mit Milch. Nein, der früher Grießkocher, aber das war schon das höchste der Gefühle. Mit Vanillesoße war schon dann. Ich habe gebruncht. Was? Gebruncht? Ich habe was Geiles gemacht. Und dann bist du Ei. Oh. Brot, ein Karottenbrot. Schinken vielleicht? Ein Prosciutto, wie es die Mama nennt. Prosciutto. Die Mama sagt Prosciutto und hat gemeint, dass das heißt ja so. Dann habe ich gesagt, es heißt Prosciutto. Ja, aber in Kroatien sagen sie Prosciutto. Habe ich gesagt, ja, aber ich sage auch nicht Paprik. Du bist nur ein Paprik zu deinem Prosciutto. Ist ein Prosciutto. Und hat es Paprika gegeben? Paprika hat es gegeben von Omas Garten. Haben wir cool. Paprika genommen. Oh. Tomaten hat es noch gegeben. Mhm. Ein Rettich. Oma. Nein, vom Hofer. Was gibt's da? Ein Rettich. Österreichische Crispentomaten und dann österreichischen Rettich hat es auch gegeben. Mhm. Was hat es noch gegeben? Frühlingszwiebel, also Jungzwiebel. Mhm. Moment, hast du irgendwo eingearbeitet, die Jungzwiebel oder? Nein, die tue ich immer aufschneiden und dann aufs Brot. Brot? Mit Butter? Ja. Aber den Rettich hast du genauso, so mit Radieschen. Und den Rettich tue ich auch ganz fein aufschneiden und dann drauf, ja. Ich habe ja was Geiles gegessen. Und zwar war ich heute in der Josefstädter Straße. Schuhe. Hast du Schuhe gegessen? Bin ja beim Stollenkäse vorbeigegangen, habe ich eine gewunken. Aber die haben komisch ausgeschaut. Das ist dieses steirische Geschäft. Das ist Delikatessen. Ja. Ach so, soll man das ausschneiden? Na, passt schon. Okay, passt. Und dann bin ich direkt beim Leberkast Willi eingekehrt. Ach. Und dann habe ich da einen Waldviertler Käseleberkäse gegessen. Und der hat gefragt, der war nämlich lustig drauf, der hat gefragt, darf es das Scherzerl sein? Er hat gesagt, ja, unbedingt. Und dann war es aber so, dass das Stück vom Scherzerl ein bisschen dicker ist. Und er hat gefragt, stört ihr nicht, oder? Und er hat gesagt, nein, eigentlich nicht. Ja, siehst du, Mittagessen. Ziegelstein. Das war wirklich, also das war wirklich ein Brat, so ungefähr so viel wie der Chili. Das hast du vor Ort gegessen. Also wie ein Semmel habe ich es mir dann ins Gesicht genagelt, ja. Mm. Und wie macht man das? Man steht dann praktisch am Tresen oder man dreht sich dann um und schaut beim Fenster verstohlen aus? Oder? Man geht aus. Während dem Gehen essen? Ja, sicher. Ach so. Ich bin ein alter Gehesser, SGer. Ich bin ein Fernschauer beim Essen. Ich kenne da nichts. Ja gut, das mache ich auch. Ich finde das einfach unzivilisiert. Ich habe früher wie gelesen beim Essen, jetzt wie Fernschauen beim Essen. Ich bin der älter und fauler geworden und speckiger. Leberkäse. Leberkäse, der war echt gut. Also ich glaube, ich muss echt ganz ehrlich sagen, den Leberkäse Willi, den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich war noch nie. Nicht? Nein. Ist gut. Hat der auch Pferd? Der hat ein Pferd, ja. Oh, Pferd. Der hat ein paar Sorten. Der hat Pferd, der hat Kolb, der hat Waldviertler, der hat Pizza. Das sind esoterische Waldviertler. Die haben wir nicht mehr braucht. Ich habe ihn nicht gefragt, was ist jetzt das Besondere am Waldviertler Leberkäse? Er hat gesagt, na, der ist knackiger. Knackigen Leberkäse. Ja, stimmt, weil die alle so sportlich sind, die Waldviertler. Ja. Die Wadeln. Und ja, alles Mögliche. Auch mit Spinat und Chili und richtig scheiße. Ja, na gut, da kommen wir schon ins Gourmet. Ja, naja, aber man kennt sich das ja eigentlich einmal überlegen. Man geht einmal zum Leberkäse Willi und sagt, ich hätte gerne einen Teller gemischt. Einen Variationenteller. Mhm. Zum Testen. Genau. Ja, ohne großartig Beilage braucht man nicht. Beilage, wofür? Genau. Die Semmel ist ja eigentlich auch nur da, dass deine Finger nicht speckig werden. Genau. Reicht, genau. Wenn es der Bauch ist. Genau. Ich habe ja. Das habe ich heute gegessen. Und am Abend werde ich jetzt noch einen Lachs essen. Was hast du Purli gegessen? No, ah, ich nur Chris Koch. Chris Koch, und dann habe ich noch schnell beim Supermarkt mir zwei Dosen Thunfisch und einen Salat, weil ich nur Öl gehabt habe. Und, ja. Und da ist mir wieder eingefallen, ich habe schon lange nicht mehr Thunfischdosen gegessen mit Gemüse das ist drinnen. So geil. Und da oben die Zwiebel, und ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind habe ich mir gedacht, das sind die Flossen. Die Zwiebel sind die Flossen, habe ich mir gedacht. Irgendwann hat meine Schwester gesagt, nein, das ist Zwiebel. Zweifel. Ich habe das ja total gern. Thunfisch aus der Dose mit Zwiebeln. Okay, irgendwann einmal hat man es durch und dann passt es. Ich habe das gern, aber ich traue mich nicht mehr Thunfisch essen. Ja, weil das ist so Pulli überfischt. Was muss man essen? Forelle muss man essen. Süßwasser. Forelle, Makrele. Makrele. Makrele? Mhm. Skombri kannst du alle zusammen. Kalamari ist auch total schlecht. Ja, im Endeffekt alles, was aus dem Meer ist, solltest du nicht mehr essen. Ja. Also nur mehr Pommes. Nur noch Pommes, genau. Ernähren wir uns von Pommes und Leberkäse. Leberkäse naja, kommt nein, ich habe jetzt also dieses Mikroplastik, das ist scheinbar wirklich ein großes Problem. Ja. Ach so, das, dass wir dann alle Frauen werden und alle rund werden eigentlich. Nein, das ist nur wegen der Pille. Das ist aber Östrogen. Das ist für uns jetzt nicht so problematisch, wenn wir aus dem Mittelmeer fischen, weil da sind ja alles katholische oder muslimische Anrainerländer. Die dürfen keine Pille nehmen. So ist es. Ja. Die Nordsee ist ein bisschen riskanter, weil da sind die ganzen selbstbewussten Schwedinnen und Norwegerinnen. Mhm. Vielleicht schneiden wir das aus. Nein, aber ich bilde mir ein, ich weiß es jetzt nicht, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber ich bilde mir ein. Fast nach Pol ziehen, ha? Ich bilde mir ein, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass die Nordseefische wirklich mehr weibliche Hormone haben, wegen dem, oder nicht. Vielleicht ist es ein Scheiß, ich habe mir wirklich ein. Geträumt. Kann durchaus sein. Ich könnte jetzt keine Quelle nennen. Nordsee-Träume. Aber ja. Aber Kürbis. Heute der erste Kürbis, den ich essen werde. Ja, ach, okay. Lass es selber machen. Wir, sagen wir also Lachs und Kürbis. Mm. Ich habe das letzte Mal Kürbis mit Schafskäse überbacken. Das ist Melanzani habe ich ja dazu gehabt. Melanzani mag ich leider nicht wirklich. Also es kommt drauf an. Wenn ich sie verarbeitet kriege, ich glaube, ich kann einfach nicht mit Melanzani umgehen. Man muss es salzen, ja, damit es noch was schmecken. Melanzani, Pizza schmeckt lecker. Gar nicht salzen, sondern. Oder sagt man auch ein bisschen. Ich tue es ausnehmen und dann mache ich aus der Melanzani so ein Schiff sozusagen und tue die Innereien von der Melanzani. Da kommt so Leberkäse rein. Klaren Hocken. Ja. Boah, das war geil, so eine Leberkäse-Melanzani. Was passiert jetzt? Anhocken und mit Couscous vermischen, mit Kochten und mit Schafskäse. Und das tue ich dann wieder ins Melanzani-Schiff rein und dann ins Rohr. Warum machst du das halt mit Zucchini? Zucchini ist ja die bessere Melanzani. Ja, also mach beides. Was? Ich finde Zucchini ist die bessere Melanzani, es tut mir leid. Ja, nein, stimmt, du hast dir recht. Wobei auf der anderen Seite, die Melanzani hat eine Haut, die das aushaltet, gell? Ja. Die Zucchini ja nicht. Die Zucchini ist ja nicht. Die sind nicht sehr standhaft. Nicht fürs Rohr geboren. Ich tue das nicht. Mhm. Magst du die Zucchinis? Nein, das ist so viel. Nein, mag ich nicht. Echt nicht? Nein. Weil die Zucchini, also wenn man mich fragen wird. Das Einzige, was man schmeckt, ist Zucchini Cordon Bleu. Da sind aber dann viele Zutaten, die besser sind wie die Zucchini. Ja, der Panier, der Kars, der Schinken. Genau. Und am besten wäre es Zucchini Cordon Bleu, wenn man die Zucchini mit Schwein austauscht, oder? Mit der Schweinsfischerl. Ja. Ja, Spinat schmeckt am besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch einen Steak ersetzt. Von wem ist denn der? Steht auf einem steirischen Gasthaus um. Das ist nicht raus. Reinen Wein kriegen sie nur vom Winzer, steht um. Meinen Wein? Reinen Wein. Achso. Kriegen sie nur vom Winzer eingeschenkt. Ja, aber machen wir das echt, wenn wir gerade von der Steiermark reden, dass wir, wenn wir Zeit haben in Graz, in Libanon, im Bunker gehen? Das klingt komisch, aber die Eishalle hat wirklich den Beinamen Bunker. Und sie ist halt in Liebenau. Deswegen. Aber jedenfalls, und dann aber beim Ungerhofer Schnitzel essen. Da haben wir jetzt schon viel vor. Was ist denn eigentlich mit Wilderalpen? Wo macht man das? Ja, jetzt ist es schon zugesperrt, nämlich. Achso, scheiße. Aber meine Cousine kommt jetzt morgen nach Wien. Sie kann uns sicher Fotos zeigen. Und uns alles erklären. Ein Tiervortrag. Tiervortrag. Ah, ich war jetzt neulich beim Lichtbildvortrag. Zwei Frauen sind von Wien nach da unten irgendwo Malaysia gefahren mit dem Fahrrad. Wow. Und ich habe mir dann vorgestellt, also das war, die haben dann irgendwie so erzählt, was ihnen alles zugestoßen ist und so. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das dann wäre, wenn das zwei Männer wären. Ich glaube, die hätten gleich mal eine halbe Stunde drüber geredet, was für Material die gehabt haben, womit sie gefahren sind, welche Telefone sie mitgehabt haben und wie sie die aufgeladen haben und solche Sachen. Ich glaube, da gibt es schon extreme Unterschiede zwischen Frauen- und Männertouren. Auf jeden Fall. Was haben die so erzählt? Ach ja, das in Aserbaidschan vergessen haben, für Baku Visum zum lösen und dann haben sie Baku nicht anschauen dürfen und das... Also brauchst du ein eigenes Visum für die Hauptstadt? Ja, das ist irgendwie total deppert. Da gibt's irgendwas, ja. Und China darfst nur zwei Monate machen und da sind sie praktisch mit Zug ganz weit gefahren, weil damit du die schönsten Sachen in China mit dem Fahrrad machst und... Okay. Darf man auf der chinesischen Mauer mit dem Radl fahren? Ich glaube ja nicht, das darf nur David Copperfield machen, ne? Was? David Copperfield. Hä? Der zaubert sie rauf. Mit dem Radl. Ja. Okay. Den Zusammenhang check ich nicht. Weil der ist doch durch die chinesische Mauer gegangen. Hey, was ist was? Strabine, du hast mir gerade ein Zeichen gemacht. Strabine, was hat dieses Zeichen zu bedeuten vom Kopf? Strabine. Also. Wenn ihr einen zweiten Namen hätte, dann hätte er den auch noch gesagt. Sabine Christopher Day. Frau Biene, habe ich gesagt. Oh, na. Ja, haben wir einen Hut drauf, gell? Also ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich fertig. Wir werden uns jetzt. Du wirst mit Gewalt irgendwas auserpressen. Wir werden uns dann alles ausmachen, was wir vorhaben. Ja, wir wollen einen Kalender. Wir können ja einen öffentlichen Kalender machen. Da kennen unsere Fans, also die Ilvi und der Peter, können dann eigentlich mitmachen, gell? Ja, wiederschauen. Auf Wiedersehen.